Paris 1934. Marie-Laure Leblanc ist eine große, sommersprossige Sechsjährige mit schnell abnehmendem Sehvermögen, als ihr Vater sie auf eine Kinderführung durch das Museum schickt, in dem er arbeitet. Das Museum National d'Histoire Naturelle. Attention, mes enfants! Der Führer ist ein buckliger alter Aufseher, der selbst kaum größer als die Kinder ist. Er führt die ihm anvertraute Schar durch die Ausstellungsräume. Die Kinder bestaunen die Techniker, die den versteinerten Oberschenkelknochen eines Dinosauriers mit Flaschenzügen anheben. Eine ausgestopfte Giraffe, deren Fell allmählich fadenscheinig wird. Die Schubladen eines Präparators voller Federn, Glasaugen und Klauen. Aber das ist noch nicht alles, Kinder. Humpelnd führt er sie die 16 Stufen zum Mineraliensaal hinauf. Er zeigt ihnen Achat aus Brasilien, violette Amethyste und einen Meteoriten mit winzigen weißen Einschlüssen, der auf einem Sockel liegt. Das ist kein simpler Stein, wie ihr ihn auf der Straße findet. Dieser unscheinbare Brocken ist so alt wie unser Sonnensystem. Am Ende führt er sie im Gänsemarsch zwei Wendeltreppen und versteckte Korridore hinab und bleibt vor einer Eisentür mit einem einzigen Schlüsselloch stehen. Das ist das Ende der Führung. Oh, aber was ist hinter dieser Tür, Monsieur? Hinter dieser Tür, Mademoiselle Leblanc, ist eine andere, verschlossene Tür, die etwas kleiner ist als diese. Und was ist hinter der? Eine dritte Tür, die wieder etwas kleiner ist. Dann eine vierte, eine fünfte und so weiter, Kinder. Bis zur 13. Die ebenfalls verschlossen und nicht größer ist als ein Schuh. Und dann? Wollt ihr das wirklich wissen? Ja. Kommt näher. Näher. Hinter dieser Tür, der letzten, allerletzten Tür, befindet sich das Meer der Flammen. Werner Hausner wächst 500 Kilometer nordöstlich von Paris auf dem Gelände der Zeche Zollverein auf, einem gewaltigen Bergbaukomplex nahe der Stadt Essen. Winter 1934. Die Gegend lebt von Stahl und Kohle, die Erde ist voller Löcher, Schornsteine rauchen. Und auf Abraumhalden stehen kahle Bäume wie skelettierte Hände, die sich aus der Unterwelt herausstrecken. Da unten ist Vater gestorben. Der 7-jährige Werner und seine kleine Schwester Jutta leben im Kinderhaus, einem 2-stöckigen Waisenhaus in der Viktoriastraße. Draußen vor den Toren der Zeche streiten sich Männer um Arbeit. Hühnereier kosten 2 Millionen Reichsmark pro Stück. Und das rheumatische Fieber streicht wie ein Wolf ums Kinderhaus. Es gibt weder Butter noch Fleisch für die 12 Kinder. An manchen Abenden hat die Leiterin des Waisenhauses nichts als Kekse aus Senfpuder und Wasser für ihre Schutzbefohlenen. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Frau Elena ist eine protestantische Nonne aus Frankreich. Sie singt französische Volkslieder, hat eine Schwäche für Sherry, schläft vor Erschöpfung oft im Stehen ein und erzählt den Kindern abends auf Französisch Geschichten aus ihrer Kindheit in einem an die Berge geschmiegten Haus. Les rivières fumantes dans le froid et les vignes blanches de Givre entouraient cette maison. Geschichten aus einer weihnachtlichen Bilderbuchwelt. Während draußen vor der Zeche die Arbeiter der ersten Schicht gebückt und müde mit blauen Nasen nach Hause trotten. Die Gesichter unter den Helmen wie geschwärzte Totenschädel. Können taube Menschen ihr Herz schlagen hören, Frau Elena? Aber der 7-jährige Werner scheint zu schweben. Er ist zu klein für sein Alter. Seine Ohren stehen ab. Und das Weiß seiner Haare lässt die Leute auf der Straße innehalten. Eine Farbe ohne jede Farbe. Schnee, Milch und Kreide. Frau Elena? Weiß eine Biene, dass sie sterben wird, wenn sie jemanden sticht? Jeden Morgen schnürt er sich die Schuhe, stopft sich gegen die Kälte Zeitung in den Mantel und macht sich daran, die Welt zu befragen. Warum klebt Kleber nicht in der Tube fest, Frau Elena? Werner fängt Schneeflocken, weckt Frösche aus dem Winterschlaf und schwatzt Bäckern, die nichts zu verkaufen haben, Brot ab. Regelmäßig taucht er mit frischer Milch für die Babys in der Küche auf. Und er bastelt. Papierschachteln, einfache Doppeldecker und Spielzeugboote mit funktionierenden Rudern. Mon Dieu, je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites aujourd'hui. Manchmal zeichnen er und seine kleine Schwester. Jutta kommt zu Werner ins Bett geschlichen, das er oben auf dem Dachboden des Waisenhauses für sich allein erobert hat. Dann liegen sie nebeneinander auf dem Bauch und reichen den Bleistift hin und her. Jutta ist 2 Jahre jünger als ihr Bruder. Am liebsten zeichnet sie Paris. Eine Stadt, die sie nur von einem Foto kennt. Es ist auf dem Umschlag eines Liebesromans von Frau Elena abgedruckt. Malerisch verschachtelte Mansardendächer, große Stadthäuser im Nebel und die Eisenkonstruktion eines fernen Turmes. Der Eiffelturm, Monsieur? Ja, da staunt ihr Kinder. Der Eiffelturm, der Stolz aller Franzosen. Aber das Meer der Flammen ist ein Diamant, der 5-mal so viel wert ist wie der Eiffelturm. Oh, 5 Eiffeltürme? 133 Karat, groß wie ein Taubenei. Geschliffen wie ein Wassertropfen und von einer Klarheit, die vollkommen ist. Beinahe jedenfalls. Dürfen wir ihn sehen? Der kleine, bucklige Führer kann den Blick von Marie-Laure nicht deuten. Ist es die Neugier eines Kindes oder der Forschergeist einer Wissenschaftlerin? Dürfen wir den Diamanten sehen, Monsieur? Natürlich nicht. Nicht mal die erste Tür öffnen? Haben Sie ihn denn gesehen? Gott bewahre. Woher wissen Sie denn dann, dass er da wirklich drin ist? Wir müssen die Geschichte glauben, Kinder. Welche Geschichte? Habt ihr noch nie von jenem Fluch gehört? Oh, das Meer der Flammen ist nicht nur der vollkommenste Diamant, der je gefunden wurde. Er ist auch Träger eines Fluchs. Jeder, der ihn je besessen hatte, wurde Opfer seiner Schönheit. Blauer als das Meer der Tropen. Doch in seinem Herzen leuchtet eine Flamme, rot wie Feuer, das in einem Tropfen Wasser brennt. Und dann erzählt er von dem Prinzen, der den blauen Diamanten einst vor Hunderten von Jahren in einem trockenen Flussbett fand. Von Räubern, einem Stich ins Herz und dass der Diamant den Prinzen schützte, so wie er jedem ewiges Leben schenkt, der ihn besitzt. Aber dieses Leben ist verfolgt von Unglück, Tod und Leiden, das die Liebsten des Besitzers trifft. Das ist der Fluch der Göttin, der das Meer der Flammen eigentlich gehört. Aber es gibt keine Götter, Monsieur, und keine Flüche. Wer sagt das? Mein Vater, Daniel Leblanc. Dein Vater, Marillo, ist ein begnadeter Handwerker, ein wahrer Künstler seines Fachs. Daniel hat jede dieser 13 Türen einzeln angefertigt, im Auftrag des Museums. Aber von Flüchen, nimm mir es nicht übel, hat er keine Ahnung. Sind all die Türen dazu da, damit kein Dieb das Meer der Flammen klaut? Vielleicht verhindern sie auch nur, dass dieser unselige Fluch entweicht. Die Kinder weichen einen Schritt zurück. Nur Marie-Laure bleibt unbeeindruckt stehen. Wenn dieser Diamant verflucht ist, warum wirft ihn dann keiner zurück ins Meer? Bist du verrückt? Wer schmeißt 5 Eiffeltürme einfach so ins Meer? Aber Marie-Laure achtet nicht auf das Gelächter. Kühl wie eine Forscherin nimmt sie die dicke Brille ab und beugt sich prüfend vor. Es ist nur eine simple Eisentür mit einem Schlüsselloch aus Messing. Ein kleiner blauer Stein und eine Tür. Nichts weiter. Einen Monat später ist sie blind. Wenn der Mund so groß ist, Frau Elena, warum sieht er dann so klein aus? Bis in die Dämmerung hinein zieht Werner seine kleine Schwester Jutta in einem selbstgebauten Bollerwagen über das Zechengelände. Sie rattern über lange Kieswege an Hütten, brennenden Tonnen und entlassenen Kumpeln vorbei, die reglos wie Statuen dahocken. Werner und Jutta durchsuchen schimmernde Haufen schwarzen Staubs und klettern auf die Gerippe verrosteter Maschinen. Manchmal finden sie Kartoffelschalen oder Möhrengrün im Mülleimer. Dann wieder sammeln sie Papier, auf dem sich malen lässt, und alte Zahnpastatuben, deren Reste zu Kalk getrocknet werden können. Zwei Kinder mit schneeweißem Haar bewegen sich durch eine Rußlandschaft und tragen ihre armseligen Schätze in die Viktoriastraße 3, wo Frau Elena in den Kohleofen starrt und mit müder Stimme ein französisches Wiegenlied singt. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Im Schein des Mondes, lieber Freund Pierrot, leih mir deine Feder. Ich will eine Nachricht schreiben, aber meine Kerze ist erloschen und mein Feuer aus. Öffne mir die Türe, um der Liebe Gottes willen. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Jean geht zum Bäcker, Jean geht zum Käseladen. Was ist Blindheit? Wo eine Mauer sein sollte, greifen Marie-Laures Hände ins Leere. Wo nichts sein sollte, läuft sie gegen einen Tisch. Kannst du das sehen, Chérie? Kannst du das sehen? Angeborener grauer Star, beidseitig unheilbar. Marie-Laure wird für den Rest ihres Lebens blind sein. Nimm deine Finger, Liebling. Siehst du? So. A ist ein Punkt links oben in der Ecke und das B zwei Punkte übereinander. Hier und hier. Aber Marie-Laure ist noch zu jung, um zu verzweifeln. Und ihr Vater zu geduldig. Jeden Morgen, sogar sonntags, lernt Daniel mit seiner Tochter eine Stunde lang die Blindenschrift nach dem System von Braille. Jean va chez le boulanger, Jean va chez le crémier. Es sind die Monate des Albtraums, der Verwirrung und der blauen Flecken. Die Vierzimmerwohnung der Leblancs ist für Marie zu einem Labyrinth geworden, einem Ort voller Gefahren. Die Toilette ist ein Abgrund. Zimmer neigen sich zur Seite wie ein Segelboot im Wind. Schubladen sind unauffindbar. Und im Treppenhaus hört Marie-Laure die Nachbarinnen flüstern. Das arme Kind. Der arme Vater. Erst seine Frau im Kindbett und jetzt das. Am besten gibt er sie ins Heim. Als wäre er verflucht, der arme Daniel. Habt ihr noch nie von jenem Fluch gehört? Ach, hört nicht auf ihr Geschwätz, Marie. Es gibt doch keine Flüche. Aber du... Du bist mein Wunder, mon émerveillement. Abends stellt Daniel die Schuhe seiner Tochter immer in dieselbe Ecke, hängt den Mantel immer an denselben Haken. Sechs auf die Küchenfliesen geklebte Streifen führen Marie-Laure zum Tisch. Und zur Toilette folgt sie einem Faden, den Daniel vom Tisch zum Badezimmer spannt. Beim Abendessen findet Marie-Laure die Speisen auf dem Teller wie auf einer Küchenuhr. Die Kartoffeln liegen auf 6 Uhr, Chérie, und die Pilze auf 3. Später steckt sich ihr Vater noch eine Zigarette an und arbeitet an seiner kleinen Werkbank in der Küche an einem maßstabsgetreuen Modell ihres Viertels, einer Spielzeugstadt aus Holz. Ich möchte, dass du lernst, dich ganz allein im Viertel zu bewegen. Es ist perfekt. Ein winzig kleines Abbild des Quartiers, in dem sie leben. Jeder Schornstein, jeder Gulli, jede einzelne Laterne hat ihr exaktes Gegenstück in der realen Welt da draußen. Aber das ist nicht die Wirklichkeit, Papa. Das ist der Weg, den wir zusammen morgens zum Museum gehen. Stell dir vor, du läufst mit deinen Fingern durch die Stadt. Das kann ich nicht. Du musst nur lernen, deinen Fingern zu vertrauen. Stell dir vor, es wären deine Augen. Und du hast jetzt 10 davon. 10 Augen, die im Dunkeln sehen. Wir starten hier. Erkennst du unser Haus an seinem hohen Zaun zur Straße? Dann kommt die Place mit den 4 Bänken, der Bäcker mit den Tischchen am Trottoir, hier unsere Apotheke an der Ecke, die 10 Bäume bis zur Kreuzung an der Rue. Ich kann es nicht, Papa. Versuch's nochmal, Marie. Ich kann es nicht. Meine Finger sind zu groß. Werner ist im Sommer 8 geworden. Komm schon. Und während die anderen draußen spielen oder im Kanal das Schwimmen lernen, sitzt er unterm Dach in seiner Kammer und reinigt ein verschmutztes Etwas von Kohlestaub und Erde. Was ist das, Werner? Die rundgesichtige Jutta mit dem bauschig weißen Haar hockt neben ihrem Bruder, als er den Fund mit scharfen Augen untersucht. Es ist ein mit Draht umwickelter Zylinder, der wie eine große Garnrolle aussieht. Drei ausgefranste Kabel ragen aus der einen Seite, eins davon mit einem kleinen Ohrhörer verbunden. Ich glaube, wir haben ein Radio gefunden. Sie haben es vor ein paar Tagen hinter einem Lagerschuppen in einem Haufen Müll entdeckt. Verdreckt, kaputt und nutzlos. Du musst mir helfen, es zu reparieren. Erst diesen dünnen Draht. Halt fest. Wir wickeln ihn ganz langsam ab. Werner nimmt das kleine Radio auseinander, legt die Teile auf den Boden und hält sie gegens Licht. Das muss die Einstellnadel sein. Er sammelt Kupferdraht und Schrauben, fügt hier und da verschiedene Teile an, beschwatzt die Frau des Apothekers, ihm einen alten Kopfhörer zu schenken und spricht von Kaltleitern, Magnetspulen und Lautsprechermembranen. Nach einer Woche kann er den Detektor mit geschlossenen Augen auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Noch nie hat er etwas gesehen, das so viel Sinn ergibt. Ein Kabel führt in die Erde, das andere in den Himmel. Man muss nur denken können, Jutta. Innerhalb eines Monats konstruiert er den Empfänger komplett neu. Es funktioniert. Und jetzt? Jetzt tragen wir es runter. Ein Dutzend Kinder sitzt im Halbkreis auf den abgeschabten Möbeln, als Werner den Detektor wortlos in die Mitte stellt. Komm schon. Was ist das? Komm schon. Das kleine Radio steht zwischen ihnen wie ein Wunder. Aber das Signal ist schwach. So schwach, dass die Musik nur ein paar Schritte weit zu hören ist. Und trotzdem spüren alle die Veränderung im Raum. Was ist das, Werner? Das Erdgeschoss sieht aus wie immer. Die durchgesessene Couch, die wackeligen Betten, die alte Farbe auf den Dielen und die Kruzifixe an der Wand. Aus dem offenen Maul des Ofens treibt der Staub, stumm wie ein Schwarm erloschener Sterne. Aber in Werners Kopf ist eine neue Welt erwacht. Frau Elena, das ist Musik. Blass zitronengelb. Ist das dunkel? Blau wie Vergissmeinnicht. Tut es weh? Grün mit Orangenpunkten. Machst du die Augen zu beim Schlafen? Es tut nicht weh. Es ist nicht dunkel. Blindheit ist ein Kosmos aus Strukturen, Gittern und Geräuschen. Ihre Augen sind erloschen, aber Marie-Laure kann Farben sehen. Silberblau, stark blau mit gelben Streifen. Bienen sind silbern, Tauben rötlich-gelb und Kirchenglocken senden bronzefarbene Bögen durch entlaubte Winterbäume. Rötlich-gelbes Gras. Wenn Marie-Laure an ihre Mutter denkt, sieht sie ein stummes Leuchten. Ihr Vater aber strahlt in Tausenden von Farben. Heute führst du uns den ganzen Weg bis zum Museum. Wo ist dein Stock, Marie? Beim Kochen ist Daniel hellrot. Wenn er an seiner Werkbank sitzt, glüht er in einem wilden Grün. Und im Gespräch mit Mademoiselle Fleury, die im Museum das Gewächshaus führt, strahlt Daniel in Wogen von Orange. Die riesigen Zypressen auf dem Fußweg zum Museum sind schimmernde Kaleidoskope. Jede Nadel ein funkelndes Licht. Warum bleibst du stehen, Chérie? Weißt du nicht weiter? Es ist zu groß, Papa. Es sind nur noch 6 Straßen. Ich kann es nicht. Ach, hab keine Angst. Ich bleibe bei dir. Komm, gib mir deine Hand. Abends fährt sie mit den Fingerspitzen über das Modell des Viertels. Den Glockenturm, die Schaufenster, die winzig kleinen Bäume. Sie stellt sich vor, wie winzig kleine Autos durch die kleinen Straßen fahren. Ein Zentimeter großer Bäcker holt Krümel kleine Brote aus dem Ofen und hinter dem Fenster im dritten Stock der Rue de Patriarche sitzt eine Miniaturausgabe ihres Vaters und schleift ein Stückchen Holz. Ihm gegenüber sitzt ein winzig kleines Mädchen, sommersprossig, mager und gewitzt, mit einem Buch in Blindenschrift auf seinem Schoß. In seiner Brust klopft etwas Großes, voller Sehnsucht, ohne Angst. Mutter, Pater, pour l'amour. Jeden Abend trägt Werner das Radio nach unten und Frau Elena lässt ihre Schutzbefohlenen eine Stunde lang zuhören. Sie lauschen Nachrichten, Konzerten, Gymnastiksendungen und Ratschlägen für Frischverliebte. Es gibt Soldatenlieder, Hörspiele und Ratespiele mit Musik. Jedes Kind hat seine Lieblingssendung. Aber Werner liebt sie alle. Geigen, Hörner, Trommeln, Reden, den Mund an einem fernen Mikrofon. Der Zauber der Technik hebt ihn in den Himmel. Er stellt sich die Radiowellen wie kilometerlange Hafenseiten vor, die über der Zeche Zollverein wogen und vibrieren, durch Wälder fliegen, über Städte und Mauern. Irgendwo da draußen ist das Leben. Irgendwo da draußen jagen Leute großen Fragen nach. Wenn ein Blitz ins Meer einschlägt, Frau Elena, warum sterben dann nicht alle Fische? Aber die kleine Frau im grauen Kleid gibt Werner keine Antwort. Sie streicht dem Jungen schweigend durch das weiße Haar, das wie elektrisch aufgeladen ist. Weiß wie Schnee, süß wie Milch, wie Kreide, so zerbrechlich. Ihr Herz tut weh, wenn er so traumverloren dasitzt und mit offenem Mund in eine Zukunft blickt, die nichts für ihn bereithält. Nichts außer Arbeit, Dunkelheit und Tod. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Du bist zu klein, das werden sie dir sagen. Dass dir die Herkunft fehlt und du dem Berg gehörst, der Kohle. Wie all die Jungen hier und ihre Väter. Dein Vater, Werner, wurde nie gefunden. Er geistert immer noch im Berg herum. Aber ich bin sicher, Gott hat etwas anderes für dich bestimmt. Ich glaube, du wirst einmal etwas Großes tun. Im Anfang bedeckten die Meere alles. Dann tauchten im Paläozoikum nach und nach Berggipfel aus dem Wasser auf. Inseln entstanden und versanken wieder. Paris im Sommer 1938. Vier Jahre sind vergangen. Marie-Laure ist 10 und findet längst den Weg allein durch das Quartier in das Naturkundemuseum, in dem ihr Vater seine Werkstatt hat. Für Marie-Laure ist es wie eine zweite Heimat. Von Festlandsmassen. Bonjour, Marie. Bonjour. Sie kennt die langen Gänge des Museums, die Säle und Labore, den Geruch nach Klebstoff, Knochenstaub und Formalin. Und während Danielle Leblanc in einem Labyrinth aus Werkstätten, Regalen und Gewächshäusern verschwindet, ertastet Marie-Laure in einer Ecke seiner Werkstatt Satz für Satz den Sinn der Worte. In einem dicken Buch in blinden Schrift, auf das ihr Vater lange sparen musste. Und das ist erst Teil 1. Teil 2 folgt nächsten Sommer. Die drei Musketiere von Dumas hat Marie-Laure bereits gelesen. Aber in diesem Jahr legt ihr Danielle ein neues Buch auf den Geburtstagstisch. Spiralgebunden und in altertümlichem Französisch. Sie sagen, es ist eigentlich ein Buch für Jungen. Oder für Mädchen, die besonders abenteuerlustig sind. Der Autor heißt Jules Verne. Und Marie-Laure folgt mit den Fingern dem gespannten Seil der Sätze. 20.000 Meilen unter dem Meer. Die Punkte stehen enger als gewöhnlich. Aber als sie weiterliest, erblickt ihr Geist das Glitzern des Atlantiks. Jedem anderen. An Bord der Nautilus taucht Marie-Laure hinab ins Reich der Riesenkraken und Korallen, der Meeresströme, Tiefseewälder und Mollusken. Ich liebe nun einmal das Meer. Der Erzähler heißt Professor Aronnax, ein unerschrockener Meeresbiologe, den der geheimnisvolle Captain Nemo in die Abgründe der Wissenschaft entführt. Das einem schwindelig werden kann. Professor Aronnax ist nicht der altmodische Held mit Schwert und Degen, wie der schöne D'Artagnan. Er ist ein Mann der Wissenschaft. Seine Waffen sind die Neugier und der Zweifel. Und die Lichter, die ihm leuchten, sind die Abenteuer der Vernunft. Auch seine letzten Geheimnisse enthüllen. Ist es ein Zufall, dass Professor Aronnax dieselbe Arbeitsstätte hat wie Danielle Leblanc, ihr Vater? Das Museum National d'Histoire Naturelle. Derselbe Ort, an dem sie jeden Nachmittag für Stunden sitzt und liest und wo sie selbst das Glück der Wissenschaft entdeckt. Dr. Geffard? Im ungelüfteten, mit Schätzen vollgestopften Laboratorium von Dr. Geffard. Schaff dir Platz, Lorette. Und setz dich. Irgendwo. Ich bin gleich fertig. Dr. Geffard ist ein berühmter Weichtierspezialist, dessen Bart nach nasser Wolle riecht und der an jedem Nachmittag Punkt 3 eine gebratene Ente verspeist. Dieser Vogel ist ein Traum. Für die meisten ist er nicht mehr als ein gealterter Gelehrter. Aber als junger Mann hat er die Wasserwelt von Sansibar erforscht. Lambis, Lambis? Die Riffe der Seychellen und die Muschelbänke von Belize. Cypraea moneta? In seiner Stimme flüstert das Latein geheimnisvoller Gattungsnamen. Lophiotroma acuta? Und in den Schränken hinter seinem Schreibtisch sind all die Schätze aufbewahrt, die er nach seinem Mittagessen aus den Schubladen befreit, um sie mit zarter Vorsicht in die ausgestreckte Hand voilà. Von Marie-Laure zu legen. Volutas imperialis. Ist sie nicht wunderschön? Ein Muschelkundler wäre außer sich geraten vor Verzückung, wenn er die Vitrinen Captain Nemos gesehen hätte. Ich besichtigte eine Sammlung von ungeheurem Wert. Dieses Haus, Lorette, gehörte einmal einer Veilchenschnecke. Sie ist blind und schwimmt im Ozean auf einem Floß aus Wasserbläschen, die sie mit ihrem Schleim verklebt. Mehr als 10.000 Muschelarten sind in den Schränken des Museums. Strandschnecken. Und Marie-Laure darf sie mit ihren Fingern sehen. Delfinschnecken. Die Hände Marie-Laures erkunden alles. Enzian. Das glattpolierte Innere der Jakobsmuschel. Das Haus der Carinaria, die leicht und schwer, hart und weich, glatt und rau zugleich ist. Die große Murex auf dem Schreibtisch ist mit ihren hohlen Stacheln und verschwielten Windungen ein Wald aus Dornen, Höhlen und Texturen. Ein Königreich, in dem sich Marie-Laure verliert. Die Dinge wirklich zu berühren, ist eine Form der Liebe, Marie-Laure. Und ohne Liebe gibt es keine Wissenschaft. Nachts in ihrem Bett fährt Marie-Laure im Bauch der Nautilus unter den Stürmen hindurch, während Korallenbaldachine über sie hinwegziehen. Das Meer bedeutet alles für mich. Es ist nur Bewegung und Liebe. Lebendige Unendlichkeit. Wer hat seine Tiefen je ergründet? Niemand. Nur Professor Aronnax, Captain Nemo und ich. Essen 1938. Der Führer hat die Zeche Zeufer einbesucht. Er schüttelt Hände, tätschelt Kinder und spricht davon, dass sie die Zukunft Deutschlands sind. Tatsächlich scheint die Welt sich zu erneuern. Die Männer auf der Zeche haben Arbeit. Unmengen Stahl und Kohle werden jetzt gebraucht. Frau Elena kauft einen neuen Herd mit Flammen, ein Sofa aus orangefarbenem Kord und eine echte Waschmaschine. Am Sonntag gibt es für die Waisenkinder Knackwürste und Fleisch statt dünner Graupensuppe, für Werner eine neue Hose und für Jutta ein paar ungetragene Schuhe, die beim Gehen quietschen. Bénis le pain que nous mangeons. À tous ceux qui ont froid et faim, donne la maison et le pain. Amen. Das Leben, das Leben, das wird sie uns bringen. Bonsoir, Heribert. Bonsoir, Hans. Heil Hitler. Stellt die Wanderschuhe vor die Tür und wascht euch. Heil Hitler heißt das. Doucement, les garçons. Wir sind hier nicht im Wald. Ja, im Deutschen, weil wäscht man sich nicht die Hände. Oh, man spricht Deutsch, wenn man es kann. Heribert Pomsel und Hans Schilzer sind die Ältesten im Kinderhaus. Vor kurzem waren sie noch kleine Jungs, die nachts nach ihrer Mutter riefen. Jetzt tragen sie das Bild des Führers in der braunen Hemdtasche, die Haare kurz wie ihre Hosen und schwadronieren über Flugzeuge und Panzertürme, die sie bald steuern werden. Frau Elena fragt lieber nicht, wohin. Der 12-jährige Werner hält seinen Kopf gesenkt. über Lagerfeuer springen, sich Ruß unter die Augen reiben, mit Rucksack, Speer und Schleuder in den Wald zu ziehen, das ist nicht seine Sache. Er träumt von Wolkenkammern, Wellenturbulenzen, Röntgenbrillen und Ionendetektoren. Alle Physiker sind einstimmig darin, dass es die Aufgabe der Physik sei, die Erscheinung der Natur auf einfachen Gesetzen zu beim Aufräumen im feuchten Keller der Pfarrei hat er ein stockfleckiges Buch gefunden. Die Prinzipien der Mechanik von Heinrich Hertz. Ist das ein Judenbuch? Wochenlang kämpft Werner sich durch Formeln, Fachbegriffe, mathematische Beweise. Nennen wir die positive... Hey Einstein, ich hab dich was gefragt. Ist das ein Judenbuch? Heinrich Hertz wurde in Hamburg geboren. Du hältst dich wohl für ganz besonders schlau. Die Richtung einer Verrückung ist die Richtung einer Geraden, welche von der Anfangslage der Verrückung zu ihrer Endlage... Das ist doch scheiße! Das ist Physik! Das ist verdammter Judendreck! Hier, friss deine scheiß Physik! Ey! Werner! Heribert! Hört auf! Ach... Die kleine Schwester muss den Schlappschwanz retten. Du Feigling! Nur weil du selbst nicht rechnen kannst, zerreißt du schlaue Bücher. Aber den Gips in Werners Kopf, den zerreißt du nicht. Der wird ihm auch nichts nützen. In spätestens 3 Jahren fährt er in den Berg, wie alle anderen auch. Und du? Wir schaffen hier das Fundament der neuen Ordnung. Aus unserer Erde wächst die Kraft der deutschen Nation. Der Stahl der Panzer und die Kugeln in den Waffen. Heil Hitler! Aber Werner geht als Wissenschaftler nach Berlin. Du blutest ja. Nicht schlimm. Ich muss dir etwas sagen. Werner? Ja? Draußen am Bach. Ich hab da was entdeckt. Naturkundemuseum brodelt die Gerüchteküche. Er tötet nur die Menschen, die du liebst. Es heißt, das weltberühmte Meer der Flammen wird zum ersten Mal seit 2 Jahrhunderten dem Publikum gezeigt. Groß wie ein Taubenei und blauer als das Meer der Tropen ist der geheimnisvolle Diamant so unsichtbar wie Gas. Wer ihn berührt, verbrennt zu Asche. Wie eine Seuche, die Krankheit, Tod und Leiden bringt. Er ist seit alter Zeit verflucht. Die Angestellten des Museums ahnen das Verhängnis. Der Strom fällt aus, ein leckes Wasserrohr zerstört fossile Pflanzen und auf der Place des Vosges bricht sich die Frau des Herrn Direktors bei Glatteis beide Hände. Das ist der Fluch der Göttin, der das Meer der Flammen eigentlich gehört. In ihren Träumen stellt sich Marie-Laure die Göttin vor, die in den Gängen des Museums lauert und Giftwolken aus Flüchen durch die langen Flure schickt. Das sind doch nur Geschichten, Marie-Laure. Ihr Vater Daniel hat nichts für die Gerüchte übrig. Seit Wochen ist er in der Sektion für Mineralogie verschwunden. Kein Mensch erfährt, was er dort wirklich tut. Vielleicht baut er an einem Kasten für das Meer der Flammen, an einem gläsernen Tresor, durch den man in das brennend rote Herz des Diamanten blickt. Weißt du denn, wie ein Diamant entsteht? Als ich noch klein war, dachte ich, Diamanten sind Splitter aus dem Himmel. Ein Stück von Gottes Licht, das auf die Erde regnet. Hm. Ja. Edelsteine sind Geschichtensammler. Sie wachsen wie Erzählungen in mikroskopisch dünnen Schichten. Atom für Atom, Jahrtausend um Jahrtausend. Der Diamant, der dich so interessiert, könnte die Plünderung von Rom gesehen haben. Oder die Königin von Saba hat mit ihm die Nächte durchgetanzt. Vielleicht hat er auch für die Augen eines Pharaos geglitzert. Bis ihn der Fluch der Göttin traf. Ach, ein Fluch. Was würde Captain Nemo dazu sagen? Oder Professor Aronnax? Dass die Vernunft uns weiterhilft. Und keine Märchen. Voilà. Ein Diamant ist nicht viel mehr als ein geschliffenes Stückchen Fels. Aber bestimmte Dinge faszinieren Menschen. Perlen zum Beispiel. Oder linksdrehende Schneckenhäuser. Manchmal möchte sogar ich mir etwas in die Tasche stecken. Ist das nicht seltsam, Marie-Laure? Dass etwas so Kleines so schön sein kann. So wertvoll. Nur die stärksten Menschen können solcher Schönheit widerstehen. Papa ist stark, aber der Diamant ist vielleicht stärker. Hab keine Angst, Lorette. Die Steine sind nichts anderes als Steine. Und ein Unglück ist nichts anderes als Pech. Verona 65. Aus ganz Europa dringen Stimmen durch die Wolken und den Kohlestaub in Werners kleine Kammer, wo sein selbstgebauter Radiodetektor jetzt mit einem Draht verbunden ist, den Jutta zwischen Würmern, Müll und alten Fahrradschläuchen im Uferschlamm des Baches gefunden hat. Auf einmal spricht der kleine Sender Russisch, singt Opernarien auf Italienisch und sendet Nachrichten aus Budapest. Wie weit ist Ungarn eigentlich entfernt? 1000 Kilometer. Der Volksempfänger, der in allen Häusern steht, spricht nur zu deutschen Ohren. Frau Stresemann im Nachbarhaus empfängt die Stimme Adolf Hitlers sogar in ihrem frisch blombierten Zahn. Aber ein kleines Stückchen Draht genügt, um mehr zu hören. 10 Meter Kupferdraht, durchs Regenrohr in Werners Dachkammer geleitet, Grenzen im Deutschen Reich an Hochverrat. Noch ist das Hörverbot nicht amtlich. Aber Gerüchte wissen mehr als das Gesetz. Dafür kann man ins Arbeitslager kommen. Welches Lager? Gib bloß Acht, dass Heribert nichts merkt. Was soll denn schon passieren, Jutta? Paris? Hörst du Paris? Nein, das ist weiter weg. Viel weiter. Das ist Französisch, Werner. Ich weiß. Aber Frau Elena spricht anders. Wenn sie überhaupt noch spricht. Frau Elena spricht immer seltener Französisch mit den Kindern. Der kleinste Seitenblick der Nachbarn macht sie stumm. Aber die Kurzwelle ist nachts ein Land der Wanderer und Träumer, in dem ein himmlisches Europa predigt, schwätzt und debattiert. Die Kinder lauschen bis nach Mitternacht der Stimme des Franzosen, der so leidenschaftlich und hypnotisch spricht, dass Werner jedes Wort versteht. Das Gehirn ist natürlich völlig in Dunkelheit eingeschlossen. Es treibt in klarer Flüssigkeit im Innern des Schädels nie im Licht. Und doch leuchtet die Welt, die es in unseren Gedanken schafft. Sie fließt über mit Farbe und Bewegung. Und wie, Kinder, erschafft uns das Gehirn, das ohne einen Funken Licht die Zeit verlangsamt sich. Die Dachkammer verschwindet. Zum ersten Mal hört Werner eine Stimme, die sich für all die Dinge interessiert, die ihn im Innersten bewegen. Die vor Millionen Jahren wuchs. In jedem Sommer haben ihre Blätter das Licht der Sonne aufgefangen und ihre Energie hat sich in einen Baum, ein Schilfrohr oder einen Farn verwandelt. Dann starb die Pflanze und zersetzte sich, wurde zu Torf und Stein und Millionen Jahre später grub sie einen Bergmann aus. Und jetzt wärmt jenes Sonnenlicht von vor Millionen Jahren unser Zuhause. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Nicht mehr lange, dann geben sie auch Werner einen Helm und eine Lampe und schicken ihn in einem Aufzugskorb hinunter in den Schacht. Aber die Stimme des Franzosen lässt ihn wachsen. Er stellt sich vor, ein großer Ingenieur zu sein. In einem weißen Kittel wandert er durch ein Labor, in dem die Kessel dampfen und steigt mit der Laterne in der Hand die Treppe einer Sternwarte empor. Die Zeche Zollverein versinkt im Nebel. Die Schachtanlagen sind gefüllt, die Schornsteine gefallen und durch die Straßen spült ein vorzeitliches Meer. Ouvrez les yeux et voyez ce que vous pouvez avant qu'il se ferme à jamais. Geleitet von der Stimme des Franzosen, richtet Werner seinen Blick durch ein gewaltiges Teleskop in die Unendlichkeit des Weltalls, das schwarz und voller Möglichkeiten ist. Öffnet die Augen und seht, was ihr sehen könnt, bevor sie sich für immer schließen. Die Zeit vergeht und in Paris spricht keiner mehr vom Meer der Flammen. Kein Diamant wird ausgestellt, kein gläserner Tresor. Stattdessen fahren nachts gepanzerte Transporter vors Museum und Daniel Leblanc hat bis nach Mitternacht zu tun. Skelette, Perlen, alte Manuskripte, ein Saphir groß wie eine Maus, in Gläsern konservierte Tintenfische, Gold aus Ägypten und Fossilien aus Steinen werden durch menschenleere Straßen heimlich aus der Stadt gebracht. Wenn Daniel nach Hause kommt, riecht er nach Arbeit und Erschöpfung, nach Eisen, Stroh und Öl. Im Frühjahr 1940 wird seine Tochter 12. Und wie in jedem Jahr schenkt ihr Daniel ein Buch und einen Würfel, den er in seiner Werkstatt angefertigt hat. Ein Rätselwerk aus Holz, das jedes Mal ein anderes Geschenk enthüllt, falls Marie-Laure es schafft, den Würfel auch zu öffnen. 11, 12, 13. Zwei Bonbons. Mon Dieu, du könntest auch Tresore knacken. Bon anniversaire. Aber du freust dich gar nicht? Was ist los, Marie-Laure? Es heißt, die Deutschen kommen. Ja, was sollen denn die Deutschen in Paris? Sie sagen, es gibt Krieg. Wer sagt das? Alle. Die Deutschen können tagelang marschieren, ohne Essen. Sie haben eine Bombe, das geheime Signal. Sie haben Anzüge aus Stahl. Und sie sind verrückt nach blinden Mädchen. Und wenn sie kommen, sperren sie zuerst die Krüppel ein. Du bist kein Krüppel, Marie. Du bist mein Wunder. Und die verrückten Deutschen haben Besseres zu tun. Komm. Lies mir was vor. Du hast Teil 2 noch gar nicht ausgepackt. Darf ich das Fenster schließen? Mir ist kalt. Der Frühlingstag ist warm und voller Düfte. Und trotzdem wittert Marie-Laure ein Zittern in der Luft. Wie Eis, das unter großem Druck zerreißt. Als wälzte sich ein Strom gewaltiger Maschinen unwiderruflich auf sie zu. Dieu, was ist so eilig, dass es nicht bis morgen früh... Heil Hitler, Fräulein Elena. Madame, was wünschen Sie, Monsieur? Die Sperrstunde erlaubt uns nicht. Die Sperrstunde bin ich. Wohnt hier ein Werner Hausner? Hat er was angestellt? Das könnten Sie mir sagen. Der Junge schläft. Es ist schon spät und... Dann wecken Sie ihn auf, Madame. Oder soll ich ihn wecken? Die Signale des Franzosen werden immer schwächer. Vielleicht sendet er von einem Schiff, das sich auf Nimmerwiedersehen entfernt. Jutta und Werner kennen nicht mal seinen Namen. Warum sagt er uns nicht, wo er ist? Die Geschwister nennen ihn Professor. Und Jutta stellt sich vor, dass er sehr reich und einsam ist. Ein Märchenprinz in einem Schloss aus Wissen, das 1000 Zimmer hat. Vielleicht hat er Angst, dass man ihn findet? Warum sollte er? Hast du denn keine Nachrichten gehört? Aber Werner interessiert sich nicht für Juttas Grübeleien. Er denkt über wichtigere Fragen nach. Schwerkraft, Zeit und Magnetismus. Konduktion und Induktion. Die Welt ist voll mit unsichtbaren Dingen. Aber das elektromagnetische Spektrum reicht in der einen Richtung bis Null und in der anderen in die Unendlichkeit. Und so ist alles nicht, Kinder. Wie sehr sehnt Werner sich nach neuen Augen. Augen, die das Unsichtbare sehen. Wenn er die kaputten Radios der Nachbarn aufschraubt, folgt er mit seinen Fingerspitzen dem Weg der Elektronen. Stromquelle, Triode, Kaltleiter, Spule. Werners Gedanken umkreisen das Problem. Unordnung wird zur Ordnung. Das Hindernis wird sichtbar. Und schon nach kurzer Zeit hat er das Radio repariert. Das Radio! Los, in den Schrank damit! Bin schon im Bett, Frau Elena! Steh auf. Es wartet jemand unten. Und nimm dein Werkzeug mit. Als Werner weit nach Mitternacht zurückkommt, weicht er den Blicken Juttas aus, die mit Kopfhörern auf dem Boden sitzt und ihn erschrocken ansieht. Was hörst du da? Willst du es wirklich wissen? Nein. Wir werfen Bomben, Werner. Wir werfen Bomben auf Paris. Schulpforter im September 1940. An meine liebe Schwester Jutta. Du denkst vielleicht, ich hätte dich vergessen. Aber es passiert so viel, seit ich hier in der Schule angekommen bin. Du würdest Augen machen, wenn du sehen könntest, wie ich jetzt hier lebe. Schulpforter ist ein Märchenschloss. Mit Türmchen, Bergen und einem kleinen Fluss. Und auf den Fensterscheiben klebt kein Ruß. Wenn du die Luft hier atmen könntest, Jutta, dann würdest du mir nicht mehr böse sein. Dass ich das Radio zertrümmert habe, ist erst 10 Wochen her. Aber es kommt mir vor wie Jahre. Wohnt hier ein Werner Hausner? Hat der was angestellt? Du hast gedacht, sie wollten mich verhaften. Dabei war nur das Radio kaputt. Herr Siedler hat gehört, dass du dich auskennst. Das beste Radio der Welt. Im größten Haus der Zeche. Ein Philco aus Amerika? Der kostet mehr als euer ganzes Waisenhaus. 10 Röhren. Überlagerungsempfänger, Magnetabstimmung und Empfang bis Übersee. Herr Siedler ist der Herrscher über Stahl und Kohle hier auf Zollverein. Enttäusch ihn nicht. Heil Hitler! Melde Gehorsam! Ja, schon gut, schon gut. Das ist er also. Der berühmte Radiotechniker. Herr Siedler war von Anfang an sehr freundlich. Das Radio stand im Salon. Gott, bist du klein. Und deine weißen Haare. Hat dich irgendwas erschreckt? So etwas Schönes hatte ich noch nie gesehen. Aus Walnussholz und größer als ein Kühlschrank. Schön, aber mausetot. Ein Blick genügte, um den Fehler zu entdecken. Hier, sehen Sie? 2 Unterbrechungen im Draht. Das sind die Kaltleiter. Und jetzt? Ja, unglaublich. Er hat nicht einmal nachgedacht. Für 5 Minuten Arbeit gab es 75 Mark und ein Versprechen. Der Führer hat Bedarf für ein Talent wie dich. Kennst du die Napola, die Schule der Eliten? Maschinenbauer, Ingenieure? Als Waisenkinder haben wir kein Geld. Das lass mal unsere Sorge sein. Es gibt dir eine Rekrutierungsstelle. Ich schreibe dir morgen einen Brief. Ich musste unser Radio zertrümmern. Das verstehst du doch. Jetzt bin ich hier und lerne alles. Und bald bin ich ein echter Ingenieur. Ich werde lernen, Flugzeuge zu fliegen. Dann hole ich dich ab. Dich und Frau Elena. Und dann geht es ins Elsass. Und weiter bis Paris. Wann sind wir endlich da, Papa? Tun dir die Füße weh? Komm her. Ich trage dich. Adi, hopp. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Es war mal eine kleine Stadt, die ragte wie ein Schiff aus Stein ins Meer, in den Atlantik. Da, wo Paris ein Traum und Frankreich nur noch Felsen ist. Die Stadt heißt Saint-Malo und ist wie eine Ritterburg von einem Mauerring umgeben. Keine Armee hat ihre starken Mauern je besiegt. Deshalb heißt Saint-Malo die Stadt der Freien. So alt wie Rom, so stolz wie die Korsaren, so schön wie eine Krone auf dem Meer. In dieser Stadt aus Freiheit und Granit bin ich geboren. Es ist längst Nacht, als Daniel Leblanc im Sommer 1940 die Tore von Saint-Malo erreicht. Die Flucht hat ihm und seiner 12-jährigen Tochter nur das Nötigste gelassen. Erinnerungen an Paris, das nackte Leben und einen blauen Diamanten, der vielleicht nur eine billige Kopie aus Glas oder die größte Kostbarkeit der Welt ist. Wir haben 3 Kopien, Daniel. Zusammen mit dem echten Meer der Flammen sind es also 4. Ein Exemplar bleibt im Museum und die anderen 3... gehen auf die Reise. Kein Mensch darf wissen, wer das echte Exemplar besitzt. Auch du nicht, Daniel. Sie können mir vertrauen, Herr Direktor. Wenn der Spuk vorbei ist, kommst du mit Marie-Laure zurück. Die Nazis sind kein Spuk. Wir bleiben in Kontakt, Daniel. Viel Glück auf deiner Reise. In einer engen Pflasterstraße, die nach Salz und Seetang duftet, steht das Haus, das deinem Großvater gehörte. Er lebt nicht mehr, aber das Haus, ist wie ein Turm aus Stein zwischen den stolzen Häusern eingequetscht. Nur eine schmale Treppe windet sich 5 Etagen hoch bis in den alten Dachstuhl. Hinter den Mauern kracht das Meer gegen das Land. Der Rand der Welt. Das Ende der Bretagne. Sind wir jetzt da? Rivo Borel Nummer 4. Ja. Ja, das ist es. Es ist schon dunkel, Marie-Laure. Ich weiß nicht, ob uns jemand öffnet. Weißt du, ich war zuletzt als kleiner Junge hier. Wo der verrückte Onkel wohnt? Onkel Etienne? Ich weiß es nicht. Aber hier ist die Welt zu Ende, Marie-Laure. Wir werden früh geweckt. Wir sind 400 jung. Die Jüngsten sind erst 9, die Ältesten sind 17 und kommen aus dem ganzen Reich. Aber alle haben blaue Augen und 3 Uniformen. Germanen oder Untermenschen? Paradeuniform, Felduniform, Sportuniform. Und ein Dolch, den jeder Jungmann rechts am Gürtel trägt. Weiter, weiter! Hoch, du Schlappschwanz! Wir haben Mathe, Sport und Rassenkunde. Geschichte, Exerzieren und Physik, Schießunterricht und deutsche Dichtung. Ich ging durch einen grasgrünen Wald. Da hörte ich die Vögelein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so hold, die kleinen Vögelein in dem Wald. Die höre ich so gern wohl singen. Auf meiner Stube sind wir 7 jung. Der Junge auf der Pritsche über mir heißt Frederik. Beim Laufen war er 2-mal schon der Schwächste. Aber er kann Dinge sehen, die keiner sieht, trotz Brille. Wie bist du mit der Brille durch die Musterung gekommen? Beim Sehtest habe ich alle Karten auswendig gelernt. Und außerdem bin ich nur wegen meines Vaters hier. Er ist ein ziemlich hohes Tier in der Partei. Lass dich bloß nicht erwischen. Ich weiß, nur Untermenschen brauchen Brillen. Ich glaube, wir könnten Freunde werden. Frederik weiß so viel. Nietzsche war auch als Schüler hier. Wer ist der Nietzsche? Glaubst du an Gott, dass es ihn geben könnte? Nietzsche behauptet, Gott sei tot. Ich glaube nur an Zahlen. Dr. Hauptmann sagt, mit ihrer Hilfe wird der Führer Städte auf dem Mond errichten. Dann sind es nicht nur Zahlen, Werner. Wie meinst du das? Mit Zahlen kann man alles tun. Im Unterricht von Dr. Hauptmann habe ich die schwersten Formeln ohne Rechenbuch gelöst. Da hat er mich ganz seltsam angesehen. In deinen Unterlagen steht, dass du nach deinem Abschluss in Berlin studieren willst. Elektrotechnik. Ich will Wissenschaftler werden. Die Arbeit eines Wissenschaftlers wird von 2 Dingen bestimmt, Hausner. Seinen Interessen und den Interessen der Zeit. Das verstehst du doch? Ich glaube schon. Die Zeit braucht deine Fähigkeiten, Hausner. Du arbeitest ab morgen im Labor. Jawohl, Herr Doktor. Auch sonntags, pünktlich nach dem Abendessen. Die Arbeit im Labor ist Dienst am Vaterland. Sieg heil! Frederik interessiert sich nicht für Zahlen. Er hat nur Augen für die Schönheit der Natur. Hast du den Uhu gestern Nacht gehört? Ich weiß noch nicht mal, wie ein Uhu aussieht. Ich zeig's dir. Bist du verrückt? Du weißt doch, dass man nichts Persönliches im Spind verwahren darf. Du wirst mich nicht verraten, oder? Das Buch ist wunderschön. Die Bilder würden meiner Schwester bestimmt sehr gefallen. Die Zeichnungen hat dein Herr Audubon gemacht. Er war Amerikaner. Die Vögel hat er anschließend gegessen. Das ist ein Uhu hier. Und das eine Gebirgsbachstelze. Nur ein paar Federchen und Knochen und damit fliegt sie bis nach Afrika. Allein in ihrer Stube liegen Frederik und Werner auf dem Bauch und blicken durch das Buch in eine Zeit, bevor es Ferngläser und Fotos gab. Ist das nicht ein Wunder? Aus einer Wildnis, die voll unbekannter Dinge ist, Rothalstaucher, bringt jemand Zeichnungen von Vögeln mit, Regenpfeifer, die so lebendig leuchten, Lärche, als hätte ein Jahrhundert Kiebitz, ihnen nichts von ihrer Kraft geraubt. Rosser, ein Schatzbuch der Vergänglichkeit, Kornweil, gefüllt mit blau geflügelten singenden Geheimnissen. Schick an! Feuer! Ein Ein leichter, muffiger Geruch entströmt dem Kissen, als Marie-Laure erwacht. Papa? Uraltes Bettzeug. Eine klumpige Matratze. Wenn sie die Arme ausstreckt, kann sie die Wände links und rechts berühren. Papa, wo bist du? Wo ist ihr Blindenstock? Wo ist ihr Vater? War alles nur ein Traum? Die Flucht. Die Ankunft gestern. Die Tür, die sich dann doch geöffnet hat. Par la Sainte Vierge! Heilige Mutter Gottes! Daniel! Madame Manek, Gott segne Sie. Daniel, mein Junge, kommt herein. Die Stadt ist überfüllt mit Flüchtlingen und dachte ich... Du denkst zu viel, Witwit. Die Kleine schläft ja fast im Stehen ein. Ein Wintermantel, Daniel, im Sommer. Die Deutschen kommen und du packst das Kind wie eine Russin ein. Hättest du nicht etwas Praktischeres finden können? Ich wollte unser Buch mitnehmen. 20.000 Meilen. Von Jules Verne. Da sieht man es. Das Kind ist auch verrückt. Ganz wie sein Vater. Und was ist mit Etienne? Dein Onkel hat das Haus seit 20 Jahren nicht verlassen. Er ist wohl sehr verrückt. Er sieht die Toten, Mademoiselle. Er spricht mit ihnen und er sieht sie durch die Wände gehen. Er ist ein Wunder, Marie-Laure. Dein Großonkel Etienne weiß alles. Wann lerne ich ihn kennen? Sobald die Geister schweigen, Mademoiselle Leblanc. Allein in einem fremden Bett hört Marie-Laure das Meer gegen die Felsen brüllen. Im Zimmer unter ihr erklingt Musik um 5 Uhr morgens, als spielten 11 Klaviere gleichzeitig dasselbe Stück. An meine liebe Schwester Jutta. Stell dir vor, ich bin jetzt Assistent von Dr. Hauptmann. Er hat Verbindungen zu mächtigen Ministern in Berlin. Wir arbeiten fast jeden Abend bis zum Schluss in seiner Werkstatt. Nur Dr. Hauptmann, ich und Volkheimer, der Riese. Du wirst ein Auge auf den kleinen Hausner haben. Jawohl, Herr Dr. Hauptmann. Hier ist die Formel, Hausner. Rechne. Volkheimer stoppt deine Zeit. Tangens Alpha gleich Sinus. Frank Volkheimer ist 17 und ein Riese. So nennen wir ihn auch. Ich bin nur halb so groß wie er. Der Riese hat 3 Erstklässler auf einmal durch den Fluss getragen. Er hat den Wagen des Direktors mit 2 Händen aufgebaut. Und einem Kommunisten hat er mit der bloßen Hand die Luftröhre zerquetscht. Dann hat er einem Hund die Schnauze zugedrückt. Stopp. Und ihm die Augen mit dem Messer rausgeschnitten. Fantastisch, Hausner. Aber nach Feierabend hört er Beethoven. Der war taub und machte trotzdem göttliche Musik. Weißt du auch, wozu man diese Formel hier benutzt? Ich kann damit durch 2 bekannte Punkte einen dritten unbekannten Punkt ermitteln. Einen dritten unbekannten Punkt? Du sagst es. Du bist wirklich außerordentlich begabt. Kannst du ein Dreieck zeichnen? Am 4. Morgen nach ihrer Ankunft tastet Marie-Laure sich durch das Treppenhaus, als sie auf etwas Hartes tritt. Behutsam prüft sie es mit ihren Fingern. Es ist klein, gedreht und glatt. Eine winzige Skulptur senkrechter Falten auf einer sich verjüngenden Spirale. Eine Wellhornschnecke. Und da ist schon die nächste. Und die nächste. Und noch eine. Eine Spur von Schneckenhäusern führt die Treppe in den 4. Stock hinab, wo der verrückte Onkel wohnt. Allein in seinem großen Zimmer, das sich durch das gesamte Stockwerk streckt. Hereinspaziert! Marie-Laure greift in den Raum und kühle Vogelfinger fassen ihre Hand. Ich habe dich erwartet, Marie-Laure. Die Spur der Schnecken. Du liebst das Meer, nicht wahr? Mein Vater hat es mir verboten. Das Meer ist sehr gefährlich, weißt du? Aber die Deutschen töten selbst das Meer. Dabei ist nichts so schön wie deutsche Lieder. Liebst du die Musik? Ich kann sie sogar sehen, Onkel. Sie ist fliedergrau mit himmelblauen Rändern. Auch du siehst also Dinge, die kein anderer sieht. Deine Ohren sind nicht blind. Erkennst du, wie viele Radios sich hier befinden? 11. Es sind sehr kleine, mittlere und große Apparate. Ein paar von ihnen habe ich selbst gebaut. Hier oben auf der Fensterbank zur Welt kann ich mit ihnen alles hören. Madrid, Brasilien und London. Sogar die Schiffe auf dem Meer. Das Meer bedeutet alles für mich. Es ist nur Bewegung und Liebe. Das hat Jules Verne gesagt. Sein Captain Nemo hat mit der Nautilus das Meer der Fantasie erkundet, aber Charles Darwin hat es in der Wirklichkeit getan, mit seinem Schiff, der Beagle. Ich habe irgendwo sein Tagebuch. Du hast so viele Bücher, Onkel. Ah, hier ist es ja. The Voyage of the Beagle von Charles Darwin. Liest du mir etwas vor? Nur unter der Bedingung, dass du nicht seekrank wirst. Das ist das Wichtigste, wenn sich ein Forscher auf die Reise macht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich verspreche es. Na schön. Hör zu. Kapitel 20. Wir fanden auf St. Paul nur zwei Vogelarten, den Tölpel und die Seeschwalbe. Beide Arten sind so zahm und so wenig an Besucher gewöhnt, dass ich eine beliebige Zahl mit meinem... Schulpforter, Winter 1940. An meine liebe Schwester Jutta. Dein Brief ist endlich angekommen. Aber er war so geschwärzt, dass ich kaum etwas lesen konnte. Du solltest wissen, was du schreibst. Ich schreibe auch nicht alles. In Dr. Hauptmanns Werkstatt bauen wir ein Sende- und Empfangsgerät, für das ich sehr viel rechnen muss. Es sind nur Zahlen, Hausner. Ich rechne jeden Abend 50 Aufgaben für ihn. Dreiecke, Dreiecke, Dreiecke. Wozu verrät er uns noch nicht? Wir können alles machen, Hausner. Der Führer arbeitet daran, das Wetter zu beherrschen. Bald haben wir Raketen, die bis Japan fliegen. Wir leben in besonderen Zeiten, Junge. Und ihr seid dazu auserwählt. Volkheimer sitzt daneben, stoppt die Zeit. Und wenn Dr. Hauptmann in Berlin ist, hören wir Vivaldi. Was Werner schreibt, ist nur die halbe Wahrheit. Er weiß, dass man die Briefe kontrolliert. In seinem Kopf sind alle Stellen schon geschwärzt, die man nicht schreiben sollte. Aber am dunkelsten ist das, was er sich selbst verschweigt. Sich selbst und seiner Schwester Jutta, die im fernen Essen Socken für Soldaten stopft. Ihr Bruder schreibt ihr nichts vom Drill, den Drohungen und Strafen, mit denen SS-Bastian sie jeden Morgen drangsaliert. Wie wollt ihr sterben, Junge? Für Führer, Volk und Vaterland! Er schreibt nichts mehr von Frederik, der alles über Vögel weiß und eine Grasmücke aus 50 Meter Abstand am Gesang erkennt. Bevor er einschläft, flüstert er Gedichte. In Werners Briefen steht auch nichts vom schwarzen Schlauch, der auf den Schwächsten wartet, wenn er im Wald beim Dauerlauf der Meute nicht hinkommt. Nein, Jutta würde nie begreifen, was es heißt, zwischen dem Freund und etwas Größerem zu wählen. Treu leben, tapfer kämpfen, lachen, sterben. Wie könnte Jutta das verstehen? Die Monate vergehen und Marie-Laure war keinen Tag am Meer. Ein andermal vielleicht. Es regnet. Ihr Vater kommt und geht und schickt geheimnisvolle Telegramme nach Paris. Wie lange bleiben wir noch hier? Nicht lange. Danielle erzählt ihr nichts vom Meer der Flammen. Der Angst, dass ihn ein Denunziant an die verfluchten Bosch verrät. Er spricht von den Besatzern wie von einem Märchen. Die Deutschen laufen durch die Straßen, als hätte jeder Gold unter dem Helm. Und ihre Waffen schimmern so, als hätten sie nie benutzt. Unter dem Lächeln seiner Stimme spürt Marie-Laure die flatternden Gedanken ihres Vaters. Er raucht so viel, dass er fast selbst zu Asche wird. Seit Wochen sitzt er Nacht für Nacht an dem Modell von Saint-Malo, das er aus Holz für seine Tochter baut. Wozu? Wir gehen doch zurück, nicht wahr? Wozu soll sie den Plan der mittelalterlichen Stadt begreifen? Wir gehen doch nach Hause, nach Paris. Onkel Etienne kann sie danach nicht fragen. Er weiß nicht, was da draußen vor sich geht. Psst. Hörst du sie nicht? Toten. Mal ist er krank und redet mit den Toten. Mal zeigt er Marie-Laure die Wunder dieser Welt. Ich höre nichts, aber wenn du mit ihnen redest, ist dann auch Großvater dabei? Henri, mein Bruder. Papa erzählt, du warst mit Großvater im Krieg. Er war so jung und schön. Und wenn er sang, hörten ihm alle zu. Was ist passiert? Er ist gestorben. Und ich nicht. Das Gas, weißt du, ist unsichtbar. Doch die Gespenster... Ich glaube nicht an Geister, Onkel. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Marie-Laure. Komm mit. Da oben ist sein Zimmer. Willst du nicht hören, was er sagt? An einem eisig kalten Wintermorgen holt man die Jungen aus dem Bett und treibt sie in den Innenhof der Schule. Es ist erst 2 Uhr früh. Im Fackelschein sieht man die schwarzen Umhänge der Lehrer. Die Sterne glitzern eisig über dem gefrorenen Hof und in der Mitte steht ein Pfahl, den jemand in den Schnee getrieben hat. Werner bemüht sich, nicht zu zittern. An seiner Seite Frederik, der wie erstarrt nach unten blickt. Psst, Frederik, die Brille! Die Brille, Frederik, du musst sie... Schau sie mal an! Mit nackten Beinen unter seinem Mantel starrt SS-Bastian erwartungsvoll ins Dunkel. Die riesige Gestalt Frank Volkheimers taucht aus dem Schatten auf. Er zieht einen zerlumpten Mann hinter sich her. Ein elender Polacke. Der Gefangene ist dürr wie ein Skelett. Sein Hemd in Fetzen, an den verdrehten Füßen baumeln 2 verschiedene Schuhe. Er wehrt sich nicht, als ihn der Riese wie ein Bündel Lumpen an den Holzpfahl fesselt. Willenlos stiert er ins Nichts. Seht sie euch an, die rote Bestie. Nur Faulheit, Hässlichkeit und Dreck. Läuft vor der Arbeit weg und stiehlt die Milch von deutschen Kindern. Am liebsten säffe er ihr Blut. Wir werden diesem Schwein eine Lektion erteilen, die es in 1000 Jahren nicht vergisst. Den Wasserschlauch! Die Eimer! Die Ältesten zuerst! Die Erzieher nehmen einer nach dem anderen einen vollen Eimer in Empfang und leeren ihn verächtlich über dem Gefangenen aus. Am Anfang bäumt er sich noch auf. Dann sackt er stumm in sich zusammen. Die großen Schüler folgen ihren Lehrern und treten einzeln vor. Danach die Jüngeren, die Kleinen. Auch Werner bringt es hinter sich und schließt dabei die Augen. Nach ihm kommt Frederik. Er hält den Kopf gesenkt, die Brille ist befroren. Er rührt sich nicht. Nur seine Augenbrauen zucken. Nur eine kleine Dusche, Frederik, nichts weiter. Als Werner ihm den Eimer reicht, leert er ihn auf die Erde. Das werde ich nicht tun. Es ist nur Wasser, Frederik. Nein, Werner, es ist Mord. Mein Großvater Henri. Henri Leblanc, der Vater ihres Vaters. Sein Zimmer wartet immer noch auf ihn. Ein Bett? Ein Ruder, das er an die Wand genagelt hat. Ein Schiff. Ein Schiffsmodell, das Marie-Laure auf dem Regal ertastet. Und ein monströser Schrank, zu dem Etienne sie lenkt, weil sich daneben eine kleine Tür befindet, die über eine schmale Leiter aufwärts in den Speicher führt. Der Muff von Mäusedreck und morschen Wänden. Durch ein Gewirr von Kabeln und verstaubten Kisten führt er Marie-Laure zu einem Tisch, auf dem sie Röhren, Schalter und ein Grammophon ertastet. Der Dachboden, so spürt es Marie-Laure, ist eine Art Maschine. Die Kisten aus Metall, die Spulen und die Drähte. Die ganze Welt war in Henri verliebt. In ihn und seine wunderbare Stimme. Il flotte dans un liquide transparent à l'intérieur du crâne, jamais éclairé. Et pourtant, le monde qui se construit dans notre esprit est plein de lumière. Das Gehirn ist natürlich völlig in Dunkelheit eingeschlossen. Es treibt in klarer Flüssigkeit im Inneren des Schädels, nie im Licht. Und doch leuchtet die Welt, die es in unseren Gedanken schafft. Sie fließt über mit Farbe und Bewegung. Und wie, Kinder, erschafft uns das Gehirn, das ohne einen Funken Licht lebt, diese helle, strahlende Welt? Eine Woche lang bleibt der Erfrorene an seinen Pfahl im Hof gefesselt. Die Jungen grüßen ihn, wenn sie an ihm vorübergehen. Heil Hitler, Vogelscheuche! Ein Krähenpärchen pickt das grau gefrorene Fleisch von seinen toten Schultern. Dann endlich hackt der Hausmeister die starren Füße aus dem Eis. Zwei Schüler aus der dritten Klasse helfen ihm, den Toten im Wald zu verscharren. Werner hat in diesen Tagen Besseres zu tun. Er gibt sich Mühe, nicht an Frederik zu denken. An seine Blässe und sein Schweigen. Und an die Nacht, als SS-Bastian ihn öffentlich zum Abschuss freigegeben hat. Bist du der Schwächste? Die anderen Jungen stürzen sich auf ihn wie Haie, wie das Blut im Wasser wittern. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht der Schwächste ist. Sein Bett wird eingenässt, die Brille eingeschmiert mit Kot. In seinen Stiefeln steckt am Morgen eine tote Amsel. Um Mitternacht stapft Werner hinter Volkheimer und Dr. Hauptmann durch den tief verschneiten Wald. Der Prototyp ist fertig. Hausner, mach dich bereit zum Test. Er trägt zwei Peilgeräte unterm Arm. Volkheimer trägt den Sender. Nach Monaten der Plackerei, der Dreiecke und Formeln ergibt die Arbeit plötzlich einen Sinn. Die Zahlen haben sich in etwas Praktisches verwandelt. Finde den Riesen, Hausner. Lokalisiere deinen Freund und rechne. Der Sender funktioniert. Das Peilgerät, die Formeln. Er ortet den versteckten Volkheimer im Schnee. Ich habe ihn, Herr Doktor. Fantastisch, Hausner. Das ist der dritte unbekannte Punkt. Als sie im Mondlicht zwischen den verschneiten Bäumen heim zur Schule stapfen, ist Werners Blut von einem heiligen Gefühl erfüllt. Er ist kein Junge mehr. Er ist jetzt auch ein Riese. Was du alles sein könntest, Hausner. Zurück in ihrer Stube zieht der Mond in blauen Speichen durch den Raum. Das Bett von Frederik ist unberührt. Er ist verschwunden. Nur seine Brille liegt zertreten auf dem Boden. Betäubt starrt Werner auf die Scherben, während der Riese durch den dunklen Korridor weiter zu seinem Schlafsaal geht. Vorbei an den Türen der schlafenden Jungen, die wie Goldbarren dahinter ruhen. Ein Oger unter Engeln, der nachts über ein Feld mit Gräbern läuft. Au! Ah. Untermensch! Du der Sau! Im Norden der Bretagne, mehr als 1000 Kilometer von den alten Wäldern Sachsens entfernt, sitzt Marie-Laure auf einem Küchenstuhl in einem Kreis von Frauen. Nicht ganz so fest, Madame. Aua. Madame Manek kämmt ihr das Haar. Und ihre Freundinnen erzählen sich bei einem Glas Schlaubeek die neuesten Gerüchte aus Paris. Nachts ist Paris ein Friedhof, müsst ihr wissen. Keine Busse, keine Züge. Kein Benzin. Und kein Champagner. Paris. Wie lange ist das her? Nur ein paar Tage, Marie-Laure. Aber der Weg zurück wird immer länger. Auch hier ins Sommerloh ist es nicht besser. Für ein Laib Brot steht man 5 Stunden an. Die Deutschen kaufen alles leer. Sogar den alten Kuchen von Madame Ruelle. Sie kaufen nicht nur Kuchen, Madame Fontenot. Das stimmt. Der dicke Claude lässt Lämmer schlachten, bringt das Fleisch in Koffern nach Paris. Und bei den Huren in der Rue Thévenin geht selbst bei Tag das Licht nicht mehr aus. Die Deutschen baden dort in Pflaumen und Champagner. In Rennes ist eine Frau erschossen worden, weil sie ihr Schwein Goebbels genannt hat. Wie lange stecken wir den Kopf noch in den Sand? Hä? Was können wir schon tun? Die Deutschen haben ihre Spitzel überall. Ja, und wir? Wir holen ihre Stiefel. Die Tochter von Madame Hébrard sortiert die deutsche Post. Das deutsche Brot wird von Monsieur Ruel geknetet. Und wer sich weigert, wird im Dunkeln abgeholt. Soll man auch uns erschießen? Wir können Dinge tun, die man nicht sieht. Geheime Dinge. Kleine Dinge. Für mich kein Glas mehr. Es ist spät. Ach, wir hätten fast die Sperrstunde verpasst. Merci, Madame Manek. Bis bald. Au revoir. Der Kuchen war vorzüglich. Vergesst nicht, dass wir Töchter von Korsaren sind. Auch du, Lorette. Du gleichst Henri, als er ein Kind war. Was würde er an unserer Stelle tun? Unter den Bürstenstrichen von Madame Manek denkt Marie-Laure an ihren Großvater Henri. Sie denkt an die Maschinen auf dem Speicher. Die Schallplatten, das Grammophon und an die Stimme eines Toten, die auf unsichtbaren Wellen über den Atlantik fliegt. Considéré un simple boulet de charbon. Rougeillon dans le poêle familial. Wann habt ihr diese Aufnahmen gemacht? Kurz vor dem letzten Krieg. Wir waren Pioniere, Marie-Laure. Damals. Ach, damals wollte jeder so ein Grammophon besitzen, aber Aufnahmen für Kinder hatte man noch nicht. Also gingen wir zusammen nach Paris. Paris? Da war ein Studio. Ich schrieb die Texte und Henri sprach sie mit seiner Wunderstimme ein. 10 Platten sprangen dabei raus. Wir dachten, wenn wir sie verkaufen, werden wir im Handumdrehen reich. Dann kam der Krieg. Und ich kam ohne ihn zurück. Baute diesen Sender, mit dem man bis nach England senden kann. Eine Rundfunkstation. Auf unserem Speicher. Ja. Ich habe jahrelang die alten Schallplatten gespielt und Nacht für Nacht gesendet. Stellt euch ein Stückchen Kohle vor, wie es daheim in eurem Ofen glimmt. Seht ihr es, Kinder? Hat dich denn je ein Kind gehört? Es war nicht für die Kinder, Marie-Laure. Es war für ihn, für meinen toten Bruder. Ich dachte, wenn der Sender stark genug ist, hört er mich vielleicht. Dieses Stück Kohle war mal eine grüne Pflanze, die vor Millionen Jahren wuchs. In jedem Sommer haben ihre Blätter das Licht der Sonne aufgefangen. Und jetzt wärmte jenes Sonnenlicht von vor Millionen Jahren unser Zuhause. Lieber Werner, warum schreibst du nicht? Der Winter hier auf Zollverein ist kalt. Das halbe Weinhaus hat Husten. Die Fördertürme rattern Tag und Nacht. Die Gießereien rauchen. Die Kokereien brennen ohne Pause Koks für Stahl und Eisen. Aber den Ofen hier im Haus beheizt wir mit Abfall, Sägemehl und Kalk. Dreimal sind sie in den Schnee gegangen. Dreimal kommen sie von Stolz berauscht zurück. Du wirst immer schneller. Junge, der Minister in Berlin ist sehr an dem Ergebnis interessiert. Eine Firma in Berlin wird ihre Peilgeräte produzieren. Aber das Bett von Frederik bleibt leer. Gebrochener Kiefer, Schädelbruch, Gehirnerschütterung. Nein, Frederik kommt nicht zurück. Hast du den Uhu gestern Nacht gehört? Keiner fragt und keiner redet. Niemand wird verhört oder bestraft. Weißt du, was Gräueltaten sind? Im Traum sieht Werner Juttas bitteres Gesicht, als sie die Trümmer ihres Radios betrachtet. Die ausländischen Sender sagen, wir sind Teufel. Ich muss es zertrümmern. Das verstehst du doch. Er denkt die ganze Zeit an sie. An ihren Stolz und ihre rücksichtslose Klarheit. Wenn du auf diese Schule gehst, wirst du wie Heribert. Ein Nazi. Soll ich wie Vater in die Grube? Die Briefe, die sie schreibt, sind schwarz vom Stift des Zensors. Warum muss sie so unerbittlich sein? Belüg dich selbst, aber nicht mich. Dem letzten Brief hat Jutta sein Notizbuch beigegeben. Sein altes Heft mit Plänen, Zeichnungen und Fragen. Ich habe es unter deinem Bett gefunden. Vielleicht kannst du es brauchen. Mit seinem Buch kommt die Erinnerung zurück. Der bittere Geruch der Kokerei am Morgen. Der Klang des Regens auf dem Zinkdach über seinem Bett. Frau Elenas Gesang. Und ihr Gebet am Abend. Das Radio, aus dem die Stimme des Franzosen dringt. Mais le spectre électromagnétique s'entend de zéro à l'infini. En réalité, ma Als Dr. Hauptmann in Berlin ist, schleicht Werner sich spät abends ins Labor. Der Riese schläft, aber das Grundig-Radio steht da. Komm schon. Ein Apparat, mach schon, mit dem man weiterhört, als offiziell erlaubt ist. Bitte. Bist du da? Vergeblich fahndet er nach dem Franzosen. Und so ist alles Licht. Mathematisch am Ende unsichtbar. Die Bevölkerung von Saint-Malo hat bis morgen Mittag alle Radioempfänger abzugeben. Abends kommt die Mitteilung der Deutschen. Wer sich weigert, gilt als Saboteur und wird verhaftet. Etienne gibt seine Radios niemals her. Er weiß von nichts und spricht mit seinem Geist. Seit gestern hat er sich im Zimmer von Henri versteckt. Dann räume ich sein Zimmer morgen aus. 11 Radios. Und unser Speicher? Was ist damit? Ach, nichts. Gibt's noch Suppe? Am nächsten Morgen transportiert Danielle die Radios auf einer alten Sackkarre zum Sammelpunkt der Deutschen. Dreimal fährt er durch den kalten, fischigen Geruch des Nebels in die Rue de Chartres und zurück. Was machen Sie mit all den Radios? Nach Deutschland schicken? Nein. Sie schmeißen sie ins Meer. Das alte Radiola 5, das GMR Orphée, ein Delco 32 Volt Farmradio aus Amerika. Die besten Radios der Welt versinken in der Tiefe und treiben mit den Tintenfischen durch die kalte Finsternis. Onkel Etienne? Bist du gesund? Ich habe die Bekanntmachung gelesen. Sie sind alle weg, nicht wahr? Nicht alle. Ich habe nichts von deiner Rundfunkstation. Du bist die Einzige, die davon weiß. Madame Manek hat keinen Schimmer. Die Deutschen... Finden sie sofort, wenn sie das Haus durchsuchen. Nicht, wenn man sie gut versteckt. Komm, komm, hilf mir mit dem Schrank. Der schwere Schrank wird Stück für Stück verrückt. Es ist, als schöbe man ein Haus über das Eis. Mein Vater sagte immer, man hat das Haus um diesen Schrank gebaut. Am Ende ist die kleine Speichertür verdeckt. Der Schrank steht vor ihr wie ein Felsen. Ich nehme seine Rückwand raus. Kein Mensch wird ahnen, dass der Schrank die Tür zum Speicher ist. An meine liebe Schwester Jutta. Es geht mir gut. Ich habe viel zu tun. Die Arbeit im Labor ist sehr erfolgreich. Frederik ist jetzt bei seiner Mutter in Berlin. Sein Fehler war... Du wirst es nicht verstehen. Aber für den Dienst am Reich... Monsieur Daniel Leblanc, Saint-Malo, Frankreich. Rückkehr nach Paris Ende des Monats. Stopp. Reisen Sie sicher. Stopp. Museum National d'Histoire Naturelle. Du fährst bald weg, nicht wahr? Nicht lange. Madame Manek hat mir von diesem Telegramm erzählt. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn ich zurück bin, fahren wir zusammen nach Paris. Wann brichst du auf? Morgen früh. Ist es das Richtige, zu reisen? Es könnte eine Falle sein. Wer hat das Telegramm geschrieben? Ist der Direktor überhaupt noch in Paris? Wir haben 3 Kopien, Daniel. Zusammen mit dem echten Meer der Flammen sind es also 4. Ein Exemplar bleibt im Museum und die anderen 3 gehen auf die Reise. Seit Wochen fehlt ihm jede Logik. Der Diamant in seiner Tasche ist nicht echt. Sonst hätte das Museum längst schon jemanden geschickt, um ihn in Sicherheit zu bringen. Kein Mensch darf wissen, wer das echte Exemplar besitzt. Er ist nicht echt. Es ist nur eine Fälschung. Aber warum kann Danielle dann trotzdem kleine Flammendolche tief in seinem Inneren sehen? Warum quält ihn der Aberglaube, dass der Stein ihm Unglück bringt? Bei Tag und Nacht hört er die Schritte von Verfolgern. Das ist der Fluch der Göttin, der das Meer der Flammen eigentlich gehört. Wie lange bleibst du weg? Nur eine Woche, höchstens. Und wenn ich zurück bin, führst du mich ans Meer. Ich weiß schon, wie man hinkommt. Mit den Fingern. Ach, bald kennst du Saint-Malo so gut wie unser Viertel in Paris. Das Holzmodell ist sehr verlässlich. es zeigt dir alle Wege bis zum Meer. Damit du auch alleine hin... Also ich meine... Du kommst nicht zurück, nicht wahr? Wie könnte ich dich hier verlassen, Marie-Laure? Ich bleibe immer bei dir. Immer. Am nächsten Morgen nimmt Daniel den Zug nach Rennes. Er schließt die Augen, denkt an den schmalen Rücken Marie-Laures und ihre weißen Finger, die das Modell von Saint-Malo wie zarte Spinnen Haus für Haus ertasten. Sein Herz tut weh. Sie ist so stark und sicher. Und trotzdem ist sie noch ein Kind. Die Kathedrale Saint-Pierre. Hat er das Richtige getan? Wird sie den Diamanten finden? Und was, wenn er tatsächlich Unglück bringt? Monsieur Leblanc? Kurz vor Paris wird er verhaftet. Bald wird es Frühling. Noch 2 Monate. Und Volkheimer zieht in den Krieg. Ich bin fast 18. Aus dem fernen Russland drückt der Wind gegen die Wände des Labors. Kosakenwind. Die Russen? Das sind kerzenfressende Barbaren. Schweineköpfe, die verrückt nach deutschen Frauen sind. Im Bett von Frederik schläft jetzt ein neuer Junge. Ein muskulöser Kerl aus Frankfurt. Dieter Ferdinand. Im Traum schiebt sich das blutige Gesicht von Frederik über den Bettrand. Ich muss auch heute. Oder er steht klein und blass am Fenster mit dem Fernglas in der Hand. Da habe ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. In den langen, glitzernden Nächten, in denen Werner Peilgeräte für Dr. Hauptmann baut, stellt er sich manchmal vor, dass seine Eltern ihn jetzt sehen. Am Schreibtisch eines Wissenschaftlers, der aus Zahlen Dinge schafft. Fantastisch, Hausner. Und neben ihm, sehr hoch oben, sieht Werner den Franzosen, der betrübt auf seinen Schüler blickt. Öffnet die Augen. Und seht, was ihr sehen könnt, bevor sie sich für immer schließen. Papa! Wo bist du? Komm zurück! Ich kann nicht! Warte doch! Papa! Marie! Marie! Steh auf! Du hast geträumt! Es ist bald Mittag und du solltest... Gehen Sie, Madame! Daniel kommt ganz bestimmt zurück. Was würde er wohl sagen, wenn... Ich will nichts essen! Gehen Sie! 29 Tage sind vergangen. Das Museum... Fast ein Monat ohne Nachricht von Daniel. Er ist nie angekommen. Marie-Laure steht nicht mehr auf. Er kommt nie zurück, nicht wahr? Sie badet nicht und weigert sich zu essen. Zieht sich an einen dunklen Ort zurück. Wie eine Schnecke. Was niemand weiß... Der dicke Claude von nebenan hat Daniel bei den Besatzern denunziert. Zu viele Gänge auf die Post, zu viele Telegramme, zu viele Zeichnungen von Kirchen, Häusern und Hotels. Im Traum verfolgt sie ihren Vater durch ein Labyrinth aus Holz. Die Hände Marie-Laures wandern so oft über die Sperrholzdächer, dass ihre Finger taub geworden sind. Jetzt ist sie wirklich blind. Wir gehen. Beide. Und zwar jetzt. Wohin? Dahin, wo es verboten ist. Zieh deinen Russenmantel an. Das Meer. Das Meer! Es ist gefährlich. Die Deutschen haben Bomben unterm Sand versteckt. Die Urgewalt der See raubt ihr den Atem. Das Meer brüllt sie mit seiner ganzen Größe an. Zieh deine Schuhe aus. Warum? Du musst das Meer begrüßen. Lauf! Unter ihren nackten Füßen fühlt sich der Sand wie kalte Seide an. Bedeckt mit glatten Kieseln, die das Meer wie Edelsteine vor ihr ausgebreitet hat. Sie beugt sich vor, betastet seine Gaben. Die Muscheln. Krebse, Tang. Die Dinge wirklich zu berühren, ist eine Form der Liebe, Marie-Laure. Ihr Kleid wird nass, der dicke Saum des Mantels, als sie bis zu den Knien ins Wasser stapft. Sie spürt es nicht. Sie lauscht dem tiefen Klang des Meeres, den Quallen, Schnecken, Tiefseefischen, den Salzkristallen in der Luft. dem Sand, der sich seit Jahrmillionen zu unsichtbarem Staub zerreibt. Das Meer. Wer hat es je ergründet? Keiner! Nur Professor Aronnax, Kapitän Nemo und ich! Sehr geehrter Herr Dr. Hauptmann, hiermit bitte ich Sie ergebens, mich so bald wie möglich aus der Schule zu entlassen. Ich will zurück nach Hause. Die Kosten für den Unterricht und meine Fahrkarte nach Essen erstatte ich, sobald ich unter Tage bin. Mit deutschem Gruß, Sieg Heil, Ihr Werner Hausner. Oktober 1941. Die ersten Peilgeräte kommen von der Front zurück. Verbrannt, zerschossen oder einfach nur im Matsch ertränkt. Die Nachrichten aus Russland sind euphorisch. Es heißt, dass Volkheimer vor Moskau schon die deutsche Fahne schwenkt. Der Riese hat die Hände eines Russen abgehackt und sie gefressen. Er ist jetzt Unteroffizier. Ich kann es kaum erwarten, diesen Abschaum zu zerquetschen. Geduld! Wir kommen alle dran. Während Werner die verdreckten Sender reinigt und für ihren Einsatz repariert, legt der Tod die Hand auf seine Kameraden. Martin Burkhardt! Hier! Karl Westerholzer! Hier! Karl Westerholzers Vater fällt. Der Vater Martin Burkhardts. Reinhard Wöllmanns Vater. Hier. Jede Woche kommt Hier. Der Tod in Uniform an ihre Schule. Hier. Und bringt neue Namen mit. Hier. Hier. Dr. Hauptmann schweigt beharrlich. Keine Reaktion auf Werners Brief. Erst im März des nächsten Jahres ruft er Werner zu sich ins Büro. Im Kontor herrscht blankes Chaos. Halbgepackte Kisten stehen überall herum. Ich bin sehr beschäftigt, Hausner. Unser Führer braucht mich in Berlin. Ich gratuliere. Du wirst ebenfalls verreisen. Aber nicht nach Hause, sondern dahin, wo das Reich dich braucht. Das ist eine sehr große Ehre. Aber meine Gründe sind... Erspar mir dein Gejammer. Das Glück, dass ich kein Unmensch bin. Unbestreitbar hast du einige Verdienste. Deshalb übersehe ich, dass du uns angelogen hast. Ich verstehe nicht. Du wirst diesen Mai schon 18, Hausner, und nicht 16, wie du angegeben hast. Ich bin 15 Jahre alt. Du hast großes Glück, mein Junge. Deine Fähigkeiten werden an der Front gebraucht. Du verstärkst eine spezielle Division im Osten. An die Ostfront? Aber... Keiner wird von deinem hässlichen Betrug erfahren. Und auch hiervon nicht. Die Briefe deiner Schwester. Nichts als Hetze. Gift. Und Hass auf unser leidgeprüftes Volk. Jutta ist kein schlechter Mensch, Herr Doktor. Hochverrat. Du weißt, was dieses Wort bedeutet. Deine Schwester kann sich glücklich schätzen, wenn man diesen Dreck verbrennt. Das ist wahr, Herr Doktor. Ihr seid Waisenkinder, Hausner. Du bist alles, was sie hat. Und auch du bist ganz alleine, wenn ihr etwas Schlimmes widerfährt. Wir verstehen uns. Jawohl, Herr Doktor. Gut. Du weißt, was du zu tun hast, Hausner. Tapfer kämpfen, lachend sterben und so weiter und so weiter. In 2 Wochen geht dein Zug. Geliebte Marie-Laure, ich schreibe dir aus Deutschland. Stell dir vor, hier ist alles wunderhübsch. Die Berge, Dörfer und sogar die Wächter. Auch das Essen ist perfekt. Wachteln, Enten, Pflaumenkuchen. Jeden Tag bin ich 12 Stunden an der Luft. Wir bauen große Straßen. Mach dir also keine Sorgen. Danke deinem Onkel und Madame dafür, dass sie dir den Brief vorlesen. Und danke auch dem unbekannten Engel, der dir diese Nachricht bringt. Dein dich liebender Papa Daniel. An einem strahlend schönen Frühlingstag des Jahres 1942 betritt ein deutscher Wehrmachtsoffizier die Eingangshalle des Naturkundemuseums in Paris. Reinhold von Rumpel ist im Dienst der Schönheit unterwegs. Auf seinem Raubzug durch Europa hat er die größten Schätze requiriert. Gemälde, Gold, Skulpturen, alte Schriften. Die Kunst der ganzen Menschheit fällt ihm in den Schoß. Zum Nutzen eines einzigen Mannes. Der Führer baut ein riesiges Museum in Linz, seiner Geburtsstadt. Gewiss, das hat Esprit. Das ist vortrefflich. Ein unvorstellbares Projekt, gewaltig wie die Pyramiden. Der Führer wird auch dort begraben sein. Ein Pharao inmitten seiner Schätze. Sie tragen sicher dazu bei, Monsieur... Hübner, verzeihen Sie, das ist der Direktor. So ein Museum will gefüllt sein, Sie verstehen mich? Die längsten Flure der Welt, ein neues Rom der Kunst mit Tausenden von Räumen. Gewiss, wir haben viele Schätze hier. Fossilien aus Perlen der Urzeit und... Behalten Sie den Plunder, ich bin an Edelsteinen interessiert. Die Edelsteine, ja, gewiss, das ist vortrefflich. Wenn Sie mir folgen wollen, hier entlang, Monsieur. Von Rumpel folgt Hübner durch kahle Flure. Die Hälfte der Vitrinen ist geleert. Der Turmalin aus Madagaskar. Die meisten Schätze des Museums wurden längst von den Franzosen weggeschafft. Appetit auf Muscovite. Versteckt in Kellern, Brunnen, ausgedienten Schächten. Und dieser rosafarbene Beryl, sieht er nicht aus wie ein Gehirn? Wie ein französisches vielleicht. Aber der Schatz, nach dem er sucht, befindet sich noch hier. Im Mittelalter waren diese Steine Medizin. Der König lutschte die Kristalle, bestrich sich damit seinen Bauch, er badete darin und mischte sie als Pulver in den Wein. Von Rumpel spürt ein Stechen in der Seite. Ein dorniges Gewächs, das sich durch seine Eingeweide frisst. Seit kurzem weiß er, dass er krank ist. Sie werden sterben, sagt der Arzt. 4 Wochen, Monate, ein Jahr, unheilbar. Und ein blauer Diamant. Aber es gibt ein Mittel, das ihm helfen wird. Pardon, ich kann nicht folgen. Das weltberühmte Meer der Flammen. Wer es berührt, erlangt Unsterblichkeit. Mon Dieu, Sie kennen die Legende. Die Göttinnen, Prinzen und ein fürchterlicher Fluch. Gut, um die Kinder zu erschrecken, aber ich... Sie haben ihn und Sie verstecken ihn vor mir. Warum? Er ist das Eigentum der Könige von Frankreich. Und Frankreichs Könige gehören uns samt ihren Schätzen und Museumsangestellten. Gewiss, Sie haben recht. Wie konnte ich das nur vergessen? Das Meer der Flammen wird im Keller aufbewahrt, in einem ganz besonderen Raum. Ich hole rasch die Schlüssel. Ein Lagerraum voll abgestellter Kisten, Paletten, Planen und ein stählerner Tresor. 2 Schlüssel, um ihn aufzusperren. Aber der Tresor ist leer. Bis auf einen blank polierten Kubus, der so schwer ist, dass von Rumpel helfen muss. Handgemacht. Ein echtes Kunstwerk. Fugenlos. Wie ein massiver Block aus Holz. Kein Nagel, kein Scharnier, genial. Keine Verbindungspunkte. Im Boden ein fast unsichtbares Loch. Beim Drehen öffnen sich 2 weitere Schlüssellöcher. 5 Schächte, 3 Zylinderschlösser, ein hochkomplexes Labyrinth. Wer hat das angefertigt? Ein Arbeiter aus unserer Schlosserei. Das heißt, er habe Monate gebraucht, um dieses Wunder zu verbringen. Und das alles für... Voilà, Monsieur. Das Meer der Flammen. Hast du schon mein Geschenk entdeckt? Es ist im Haus. Ein Tropfen Licht. Das blaue Innere des Steins. Die Lupe zeigt von Rumpel eine Wunderwelt aus Eis. Kristallstrukturen, die beim Drehen farbig glitzern. Korallenrot, eisblau und violett. Das ist perfekt. Wie Flammendolche, tief im Inneren des Meeres. Nicht wahr? Kein Riss, kein Einschluss trübt die Symmetrie. Und tot. Eine perfekte Fälschung. Verzeihung, ich verstehe nicht. Ein Diamant ist wie ein Mensch. Er lebt, denn er hat Fehler. Wie Sie, Monsieur Hublin. Sie lügen ziemlich schlecht. Erlauben Sie. Ich bin nicht hier, um Ihre Sammlungen zu plündern. Es geht mir nur um diesen einen Stein. Ein kleines Ding. Kaum größer als ein Loch in Ihrer Stirn und sehr viel kleiner als ein 10-jähriges Kind. Monsieur. Sie haben Kinder, Zwillinge, ich habe sie gesehen. So lebensfroh und hübsch und so verletzlich. Bitte, meine Familie, bitte nicht. Wo ist der Stein? Wo? Es gibt 4 Steine, 3 Fälschungen und... Wer hat das echte Exemplar? Ich weiß es nicht. Ha? Ich kenne nur 2 Namen. Ein früher Kollege in Amiens und dieser Mann in Loudonville. Das sollte reichen. Adieu, Monsieur Hublin. Adieu. Ach ja, bevor ich es vergesse. Wie heißt der Schlosser, der den Kubus angefertigt hat? Leblanc. Leblanc? Daniel Leblanc, das ist sein Name. Und wo ist er jetzt? Drei kümmerliche Zettel von Daniel. Drei Briefe aus dem Jenseits. Drei Rätsel, die sie niemals lösen wird. Er kommt nicht mehr zurück. Geliebte Marie-Laure, vielleicht wirst du mich irgendwann verstehen. Es geht um etwas Größeres als mich. Es ist im Haus. Du weißt ja, wie es funktioniert. Im Haus. Erinnerst du dich noch? Im Haus? Was meint er nur damit? Am kalten Meer vergisst sie ihren Vater. Sie sammelt Kiefernzapfen, glitschige Polypenteile, die dicken Stücke eines Seils. Die Taschen ihres Mantels sind gefüllt mit Sand und Muscheln. Ihr Zimmer riecht nach Seegras, Tang und Meer. Du bist eine Meerjungfrau, ein Kind, ein uraltes Geschöpf mit starken Kräften. Madame Manek begleitet sie nicht mehr. Der Stock und die Erinnerung sind Licht genug für ihre toten Augen. Die 22 Schritte bis zur Kreuzung. Dann 40 Schritte bis zum kleinen Tor, 9 Stufen bis zum Strand nach unten. Und eine Symphonie aus Farbe, Wind und Licht dringt auf sie ein. Was ist dein Pseudonym, Madame? Ein zweiter falscher Name. Den brauchst du jetzt. Wer würdest du gern sein? Ich denke an Wellhornschnecke. Und warum keine Meerjungfrau? Weil Schnecken stärker sind. Sie überleben selbst im Eis. Und Sie, Madame Manek? Ich möchte eine Klinge sein. Die Schnecke und die Klinge. Messerscharf und lautlos. Ja, komm mit. Wir holen Brot bei den Ruels. Madame Ruel, Madame Gibox, Madame Carré und Madame Fontenot. Sie alle sind jetzt Teil des Widerstands gegen die Deutschen. Wir, Malouins, sind aus Piratenholz geschnitzt. Am Anfang waren es noch harmlose Aktionen. Ein Straßenschild verschwindet. Ein Wegweiser schickt Ortsfremde ins Meer. Die Post der Deutschen geht verloren. Und Madame Blanchard beschriftet jeden Geldschein mit dem Ruf der Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Im Lauf der Zeit wird es riskanter. Madame Manek wird zum Kurier der Résistance. Geheime Listen über den Verkehr im Hafen. Ich steige aus. Die deutschen Autos in den Straßen schauen los. Die Deutschen stecken uns ins Lager. Da kommt keiner mehr zurück. Madame Ruel behält die Nerven. Bonjour. Bonjour, Lorette. Ein ganz normales Brot, wie immer? Ihr Brot ist glitschig, hart und grau. Ein ganz normales Brot, Madame Ruel. Und eine Flaschenpost, die Botschaften enthält. Es sind nur Zahlen, Marie-Laure. Madame Ruel bekommt sie von geheimer Stelle, backt sie auf kleinen Zetteln in ihr Brot und wir verbreiten sie im Widerstand. Und wie? Glaubst du, ich wüsste nichts von eurer Rundfunkstation? Das Spielzeug deines Onkels auf dem Speicher? Ein Sender, der bis England reicht. Onkel Etienne hat Angst. Er wird es nie erlauben. Er muss es tun. Für dich, für Daniel und deinen Großvater Henri. 5, 6, 7, 3, 2, 1, 1, 0. Abends wandern ihre Finger über das Modell von Saint-Malo. Die Stadt stirbt aus. Die Straßen sind wie leergefegt. Der Strand mit Stacheldraht gesichert. Nur im Bewusstsein ihrer Finger spürt Marie-Laure das unsichtbare Leben. Und sie sieht, wie es sich winzig klein zwischen den Holzhäuschen bewegt. Die Werftarbeiter in der Rue de Chartres. die Kathedrale, wo ein Mann die Rosen stutzt, das Haus, in dem sie selber wohnen und wo Madame Manek mit einem Rosenkranz hinter der Haustür kniet. Die Perlen gleiten durch ihre alten Finger. Sie betet für die Seelen ihrer Stadt. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Die Stimme wandert durch die Nacht, den Himmel, übers Meer zu allen Lebenden und Toten, bis hin zu ihrem Vater Daniel, der irgendwo hinter den Grenzen Frankreichs in einer kalten Zelle sitzt, wo ihm ein wunderschöner Wächter jeden Tag auf einem goldenen Tablett gebackene Kaninchen, Wein und Aprikosenkuchen bringt. Vive la liberté! Schulpforta, Naumburg, Leipzig, Lodz, Warschau, Brest. Ist das schon Russland? Kiefernwälder, Bombentrichter, hoher Himmel, weites Land. Umgestürzte Bahnwaggons neben den Gleisen. Ein bis auf die Mauern abgebranntes Dorf. Ziegelhaufen und verkohlte Balken. Endstation. Willkommen im Krieg. Der Hauptmann blickt kaum auf von seinem Blechnapf. Seine müden Augen streifen Werners schmächtige Gestalt. Die Uniform, die viel zu weit ist. Den viel zu großen Helm auf seinem Kopf. Jetzt schicken Sie schon Kinder. Meine Güte. Ich bin 18. Höchstens 12. Sogar zum Sterben noch zu klein. Ich habe Peilsender entwickelt. Mir reicht's, wenn du sie einfach reparierst. Dein Vorgänger war schon ein Versager. Ich hoffe, dass du wenigstens sein Funkgerät erkennst. Ich denke schon. Der Schrott ist in dem Opel Blitz da hinten. Gefreiter Neumann zeigt es dir. Wir sind zu fünft. Spezialkommando. Ich bin hier Neumann 1. Dann gibt's noch Neumann 2, den Fahrer, und Berning, unseren Ingenieur. Du bist der Techniker. Und Nummer 5? Hat den Befehl. Er ist erst 20, aber alle haben Angst vor ihm. Sogar der Hauptmann. Und warum? Das siehst du früh genug. Der Opel Blitz ist ein verdreckter Laster, der am Rande des Dorfes steht. Die Ausrüstung ist drin. Ein Funkfahrzeug mit aufgesetzten Kasten und Einschusslöchern in der Wand. Das Innere des Wagens stinkt nach Fäulnis, Dreck und Diesel. Kompass. Karten. Werner registriert 2 Funkgeräte. Ein Regal für Waffen, die Antenne, die von innen ausgefahren werden kann, 3 Kopfhörer. Da seid ihr ja. Und 2 defekte Peilgeräte, die er mit Dr. Hauptmann angefertigt hat. Obwohl es dunkel wird, macht er sich an die Arbeit. Die Sicherung ist hin. Im trüben Schein einer Petroleumlampe hockt er sich in die offene Tür. Die Skala ist gerissen. Und nutzt das Sternlicht, um die Details zu finden. Ein Stecker fehlt. Das sollte machbar sein. Als er beim nächsten Mal den Kopf hebt, glüht schon die Morgendämmerung hinter den Bäumen. 2 Jungen treiben eine dürre Kuh über das Feld. Gleich wird die Sonne hinter ihnen brennen. Da schiebt sich eine riesige Gestalt ins Bild. Was du alles sein könntest, Hausner! Volkheimer? Ein Angestellter des Museums in Amiens. Ein reicher Sack in Ludonville. Von Rumpel kommt voran. Die Fälschung im Museum selbst? 3 Steine sind gefunden. Das heißt? 3 Fälschungen entdeckt. Der echte Diamant ist hier. Paris. Die Wohnung von Daniel Leblanc. Er ist nicht da. Und seine kleine Tochter auch nicht. Ja. 2 Jahre sind es schon. Dankeschön, ich finde mich zurecht. Solange er die Miete zahlt, soll es mir recht sein. Schickt sie pünktlich mit der Post. Aha. Und woher kommt das Geld? Das kann ich nicht sagen. Hat er was ausgefressen? Au revoir, Madame. Die Frau tot, seine Tochter blind. Kein Wunder, wenn ein Mann da durchdreht. Was treibt ihn eigentlich in die verlassene Wohnung? Instinkt? Gewissheit? Aberglaube, die Krankheit, die ihn innerlich zerfrisst. Wo hast du dich versteckt, zum Teufel? Er inspiziert das Bad, das Schlafzimmer, die Küche. und findet auf der Fensterbank ein Buch in Blindenschrift. Das blinde Mädchen. Ich verstehe. Sein Blick fällt auf die Werkbank in der Ecke. Sieh an. Leblanc hat auch zu Hause Kunst gemacht. Ein Holzmodell des 5. Arrondissements, in dem er sich befindet. Die Straße und das Haus, in dem ich bin? Das Wohnhaus der Leblancs ist blank und abgegriffen. Als hätte jemand es besonders oft berührt. Als er es dreht, löst es sich fast von selbst aus dem Modell. Das Haus ist ein Tresor. Ein winziger Tresor. Ein nadelgroßes Schlüsselloch im Boden. Ich wusste es. Der Diamant ist hier. Ein Zucken fährt ihm durch die Finger. Er spürt die schwache Kraft des Steins. Versprich mir, dass du mich gesund machst. Ein Tritt. Das Häuschen liegt zersplittert auf dem Boden. Es ist leer. Monsieur, küssen Sie die Deutschen auf den Arsch. War das die Polizei, Madame? Sie haben nichts gefunden, keine Angst. Der Kleiderschrank, der Sender und Etienne. Sie ahnen nichts. Es ging um deinen Vater, Daniel. Papa ist tot, nicht wahr? Sie wissen nichts Bestimmtes. Aber das Museum sucht nach ihm. Angeblich hat er irgendwas gestohlen. Mein Vater ist kein Dieb. Es muss sehr wertvoll sein. Hat er dir irgendetwas verraten? Er hat gesagt, dass er mich nie verlässt. Denk nach. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Er sagt, es geht um etwas Größeres als ihn. Denk nach. Marie-Laure, wenn wir es nicht entdecken, zerstört es uns wie ihn. Was suchen wir hier eigentlich? Wir jagen Geister, Hausner. Partisanen. Sie planen ihre Anschläge per Funk. Und wie erkennt man diese Geister? An nichts. Ein alter Mann mit Säge. Ein Mädchen, das am Brunnen Wasser holt. Ein weizenblonder Junge. Veilchenblaue Augen. Vertrau auf deinen Jagdinstinkt. Ich kann nur rechnen. Dreiecke und Zahlen. Vielleicht bin ich ja auch ein Geist. Du bist der beste, Hausner. Weißt du noch? Die Wälder von Schulpforta. Die Nächte im Labor. Im blauen Licht des Funkgeräts wird Volkheimers Gesicht zu Eisen. Der kahlrasierte Schädel, seine Pranken, die wie aus Stein gemeißelte Gestalt. Nur seine Augen schmelzen fast vor Liebe. Aber Werner achtet nicht darauf. Er sucht weiter nach Signalen. Aber alles, was er unter seinem Kopfhörer empfängt, ist das Rauschen der Ukraine, das so alt ist wie die Welt. Wie ein tiefer Fluss der Urzeit strömte es bereits dahin, bevor es Menschen gab und Funkgeräte. Als ich gekommen bin, im Zug, da war ein Bahnhof. Wir standen da die ganze Nacht und auf dem anderen Gleis, da ratterten Transporte. Gefangene in Viehwaggons gequetscht. Na und? Es waren Hunderte, vielleicht auch Tausend, wie Vogelscheuchen, klapperdürr und krank. Sie hockten da auf grauen Säcken. Wie bequem. Und plötzlich sah ich, dass die Säcke Leichen sind. So viel Finger, so viel Ohren, so viel Ringe, so viel Gold. So viel Zähne, so viel Zangen, so viel Arbeit, so viel Tod, so viel Menschen und Gesichter, so viel Schönheit, so viel Licht, so viel Dunkelheit und Leere, so viel Kälte, so viel Nichts. Thank you. Volkheimer, wir haben sie. Die Partisanen. Nord-Nordwest. 2 Kilometer. Du bist der Beste, Hausner. Die Schweine sind so gut wie tot. Es sind nur Zahlen. Reines Denken. Peilsignale und ein Geist, der sie versteht. Karte, Formeln, Rechenschieber. In Werners Kopf schließt sich das unsichtbare Dreieck immer enger um das Ziel. Da ist das Geisternest. Ein strohgedecktes Bauernhäuschen. Ein Pfad in einem Sonnenblumenfeld. Du wartest hier auf uns. Mit dem Gewehr im Anschlag pirschen sich die Männer an das Haus heran. Volkheimer erreicht die Tür als Erster. Als er zurückkommt, ist sein riesiges Gesicht mit Tintenspritzern übersät. Du kannst jetzt Zigarette holen. Nur, dass es keine Tinte ist. Und dann steck dir die Bude an. In der Eingangstür ein Hund mit blutgetränkter Schnauze. Ein Mann im Flur, der Kopf zu rotem Matsch zerplatzt. Der zweite Tote hat den Kopf wie schlafend auf den Küchentisch gelegt. Ein angebissenes Stück Käse. Und das Funkgerät umspült von seinem Blut. Wie seltsam, dass die Stimme des Mannes auch jetzt noch durch die Lüfte dringt. Durch Sonnenblumenfelder, Panzer und Soldaten. Er denkt an Frederik, sein Blut und seine Brille. Das Wasser, das er in den Schnee geschüttet hat. Nein, Werner, es ist Mord. Er hatte recht. Die Zahlen sind nicht harmlos. Sie haben ihn an diesen Punkt geführt. Entlang der alten Festungsmauer führt ein Weg zum Meer, den keine Karte kennt. Nicht einmal Daniel hat ihn in seinem Holzmodell verzeichnet. Es ist ein alter Weg, Lorette. Durch eine abschüssige Gasse, die sich zum Meer hin wie ein Felsenspalt verengt, gelangen sie zum alten Fuß der Mauer, die das Meer wie eine steile Wand von ihnen trennt. Das Meer ist abgesperrt, Madame. Ich habe einen Schlüssel. Ein altes Eisentor von Efeu überwuchert. Zieh deinen Kopf ein, Marilor. In einer Grotte unterhalb der Mauer befindet sich ein Weg zum Meer. 4 Meter lang, zum Wasser hin mit einem zweiten Gitter abgesperrt. Das Meer schwappt knöchelhoch über den Boden. Die Wände sind mit Muscheln übersät. Was ist das für ein Ort? Ein alter Hundezwinger. Als Kinder haben wir hier oft gespielt. Hier leben Spindelschnecken. Anemonen. Und Meerjungfrauen, Marilor. Hier wirst du sicher sein, wenn ich dich eines Tages... Madame, wo ist Ihre Medizin? Schon gut, ich brauche sie nicht mehr. Sie dürfen noch nicht gehen. Spürst du den Wind? Das ist der Atem deiner Ahnen. Piraten, Schmuggler und Korsaren. Sie werden immer bei dir sein. Madame. Hier ist der Schlüssel. Er gehört jetzt dir. Du findest doch den Weg, auch ohne mich. Bestimmt. Du musst Etienne beschützen, Marilor. Und ich? Du bist die Schnecke. Stark und lautlos. Du bezwingst sogar den Tod. An einem warmen Junitag des Jahres 1942 deckt ein Arzt Madame Manek mit einem alten Teppich zu. Der Schreiner trägt sie aus dem Haus und lädt sie auf den Wagen. Jetzt sind Etienne und Marie-Laure allein. Entendez-vous dans nos campagnes? Frühjahr 1944. Russland liegt jetzt hinter uns. Wir sind unterwegs in Frankreich, liebe Jutta. Erinnerst du dich noch? Paris, Frau Helena und die Stimme des Professors unterm Dach. Jetzt jagen wir Franzosen. Partisanen. Weißt du, wie man Partisanen fängt? Ganz einfach. In der Luft. Wie Schmetterlinge. Meine Ohren folgen ihnen blind. Wie eine Fledermaus im Dunkeln, die an unsichtbaren Fäden, unsichtbaren Stimmen folgt. Du musst nur den Knoten finden. Dieser Knoten ist ein Mensch. Volkheimer und ich sind Weltmeister im Töten. Ich mit Zahlen, er mit dem Gewehr. Du hast Fieber, Werner. Trink. Du musst zu Kräften kommen. Der Scheinwerfer des LKW durchfurcht den Himmel der Bretagne auf ihrem Weg nach Saint-Malo. Der Krieg in Russland ist verloren. Aber Frankreich gibt es noch. Im Licht des Fiebers tauschen sich die Räume. Und Werner ist zurück im Waisenhaus. Er sitzt am Tisch, die Kinder singen. Aber Werner, und Jutta sieht ihn strahlend an. Als Wissenschaftler nach Berlin. Sieht sie denn nicht den Leichenberg neben dem Ofen? Ein Russe, eine alte Frau, ein Kind. Er sieht sich selbst. Ein Knirps mit weißen Haaren. Das selbstgebaute Radio auf den Knien. Sein stolzer Blick durchdringt das Universum. Und die Seiten seiner Seele sind noch nicht durchtrennt. Du bist zu klein, das werden sie dir sagen. Dass du dem Berg gehörst, der Kohle. Aber ich bin sicher, Gott hat etwas anderes für dich bestellt. Hallo. Monsieur von Rumpel, hier ist der Claude Levit. Ich schlafe, Mann. Sie haben sich verwählt. Der dicke Claude. Man kennt mich in Paris. Ich bin der Nachbar von Daniel Leblanc. Leblanc hat keine Nachbarn mehr. Ich weiß, dass Sie ihn suchen. Er ist tot, genau wie ich. Das tut mir leid, Monsieur. Aber es wird Sie sicher trotzdem interessieren, dass die Tochter von Monsieur Leblanc noch lebt. Das blinde Mädchen? Wo? In der Bretagne, gleich mir gegenüber. Ich kann in ihre Küche sehen. Sie wohnt bei ihrem geisteskranken Onkel. Er singt mit ihr die Marseillaise. Ich brauche die Adresse, Monsieur... Levit. Ich brauche Dokumente und viel Geld für eine große Reise. Aha. Sie glauben nicht mehr an den großen Sieg. Ich glaube an die Käuflichkeit des Menschen. Ihr Name reicht. Ein Anruf und ich weiß, wohin ich reise. Monsieur Levit. Heißt es. Ich kriege nichts. In einer Mainacht 1944 schiebt Marie-Laure die Rückwand in dem Kleiderschrank beiseite, der den Zugang auf den Dachboden versperrt. Schon auf der Leiter hört sie ihren Onkel. 2 Jahre schon. Aus Zahlen wurden Sätze. Etienne liest Nacht für Nacht die Botschaften der Résistance. Nur nachts und höchstens 1,5 Minuten. Ein Farbenquell erfüllt den Speicher. Purpur, Aquamarin und Gold. Die Worte ihres Onkels leuchten. Nicht nur für Marie-Laure. Unter Bodendielen und den Fischerbooten. Selbst in Kinderwagen sind die Radios versteckt, vor denen Kapitäne, Flüchtlinge und Partisanen auf die kodierten Sätze warten, die Madame Ruelle in ihre Brote backt. Kind, hast du mich erschreckt? Ich kann nicht schlafen. Vielleicht, weil morgen dein Geburtstag ist. Es sind jetzt 1224 Tage. Ich weiß. Er kommt bestimmt zurück. Moment, nein, nicht weinen, Marie-Laure. Ich hab da was für dich. Ein Buch. 2 Bücher von Monsieur Ebrard. Er kriegt die Schinken nicht verkauft. Das ist Blindenschrift. Jules Verne. 20.000 Meilen unter dem Meer. Und schon ist Mitternacht. Dein 16. Geburtstag. Joyeux anniversaire. Ich habe auch etwas für dich. Eine geheime Botschaft von Madame Ruelle. Was denn? Ein Liebesbrief? Sie sagt, die Meerjungfrauen bleichen ihre Haare. Und das ist diese Woche noch passiert. Das bedeutet, es geht los. Sie sagt, die Stunde ist jetzt da. Die Stunde der Vergeltung, Marie-Laure. Komm, komm, gib mir deine Hand. Wir tanzen. Im Kerzenlicht sieht Marie-Laure wie ein verwunschenes Wesen aus. Die Augen regungslos und weiß, wie die Kokons von Spinnen. Die Augen zuzumachen, sagt ihr nichts über das Blindsein. Unter der Welt des Himmels, der Gesichter und der Häuser erkennt sie eine ältere Wirklichkeit, in der die Oberflächen zu Musik zerfallen und in Schwärmen durch die Lüfte wehen. Und so ist alles Licht, Kinder, mathematisch am Ende unsichtbar. Les Sirènes ont les cheveux décolorés. Sind das Ihre oder unsere Hausner? Was? Die Flieger. Keine Ahnung. Zu hoch oben, schätze ich. Und die Partisanen? Nichts. Nur BBC und Propaganda. Hau dich hin. Ich schnapp ein bisschen Luft. Wochenlang hat er vergeblich vor dem Funkgerät gesessen. Rauschen, Morsezeichen, britisches Geschwätz. Keine Spur von Partisanen. Aber heute ist es anders. Werners Herz klopft bis zum Hals. Die Musik aus seiner Kindheit. Der bretonische Akzent. Les sirènes ont les cheveux décolorés. Les sirènes ont les cheveux décolorés. Diese Stimme, das Klavier, dieselben schwebenden Akkorde. Genauso hatte der Professor seine Sendung aufgebaut. Warum sagt er uns nicht, wer er ist? Die Antenne muss sehr hoch sein, wenn sie bis nach Essen sendet. Vielleicht hat er Angst, dass man ihn findet. Warum sollte er? Werners Blick streift über die Kamine. Oh. Und dann sieht er sie. Ein Häuserblock entfernt von ihrem Wagen. Nicht viel dicker als ein Besenstiel. Sie ist hinter dem Kamin befestigt und entfaltet sich im Regendunst zu einem kaum sichtbaren Tee. Als Etienne das Fenster öffnet, sieht er nichts als Nacht und Nebel. Er hat schon lange keine Geister mehr gesehen. Aber heute macht der Tod die Runde durch die Gassen. Mit einer Liste in der Hand hebt er den rauchumhüllten Schädel und streicht die Namen aus. Der dicke Claude. Der kleine Funker auf dem Weg zum Auto. Vor ihrem Haus hält er im Dunkeln an. Zieh weiter, Reiter, zieh an diesem Haus vorbei. This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. Under the command of General Eisenhower. Am 6. Juni 1944 landen die alliierten Truppen in der Normandie. 8 Wochen später steht der halbe Norden Frankreichs in Flammen. Die Strände verschlingen Tausende von Männern. Amerikaner, Engländer, Kanadier, Russen, Deutsche. Nur in Saint-Malo bleibt alles ruhig. Der August ist warm. Das Dünengras wächst hoch und kräftig. Und Werner ist zum ersten Mal verliebt. Ein schlankes, hübsches Mädchen mit kastanienbraunem Haar und Sommersprossen. Dunkle Brille, graues Kleid, ein Rucksack und ein Blindenstock. Werner folgt ihr heimlich bis zur Bäckerei. Schon seit Wochen probt er in Gedanken, wie er das Gespräch eröffnen soll. Voilà, gare. Je vous écoute à la radio. Nein. Er hat sie nie im Radio gehört. Werner suchte den Professor, der das Licht der Wissenschaft in ihm entzündet hat. Tagelang hat er vor seiner Tür gewartet. Aber dann tritt sie aus seinem Haus. Ihre Strümpfe haben Löcher, ihre Schuhe sind zu groß und ihr Kleid ist voller Flecken. Sie ist blind, ein bisschen größer als er selbst. Ihr langer, bleicher Nacken sieht sehr zerbrechlich aus. Wie der Hals so vieler Toter, die er schon gesehen hat. Den Kopf gesenkt, die Hände in den Taschen, geht er langsam zurück in sein Quartier. Ein beschlagnahmtes Hotel, wo Volkheimer ihn schon erwartet. Hör auf das Ende des Spezialkommandos. Jetzt sind sie alle an der Front. Die Welt zerfällt. Die Bomben kommen näher. Und unter ihrem Fenster steht das schwerste Flakgeschütz der Wehrmacht, von Krupp in Essen hergestellt. Madame Ruel. Ich sehe dich. Ich folge dir. Den Pfad hinab zum Meer. Da ist ein Tor. Du gehst hinein. Das Tor zur Unterwelt. Belange. Sie kommt, um diesem Wesen zuzuhören. Fangfußkrebse. Wie sie saugen, raspeln, uns sich bewegen und mit tausenden von Zähnchen auf veralten Steinen grasen. Hafenschnecken. Delfine schweben durch das grüne Wasser der Kanäle. Purpurschnecken. Und auf dem Grund des Meeres singen die Sirenen. Nadelschnecken. Kopfschildschnecken. Ach, nur einmal mit der Nautilus durch diese Tiefen wandern. Frei von Nationen, Krieg und Politik. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Nichts. Ein Brot. Was wollen Sie? Vater schickt mich. Er ist krank. Sie lügen. Mach schon auf. Wir sind befreundet. Dein Papa braucht seine Medizin. Sie sind betrunken. Gehen Sie, Monsieur. Senfgas hilft und Wasser treten, Morphium und frische Luft. Dabei gibt es nur ein Mittel, das ihn rettet. Der verfluchte Diamant. Wovon reden Sie, Monsieur? Das Meer der Flammen. Es ist hier. Dein Vater hat es dir vermacht. Ich habe nichts. Nur ein paar Bücher und eine Stadt aus Holz. Eine Stadt aus Holz? Ein Haus aus Holz? Wo ist es? Im Haus. Es ist im Haus, ganz einfach. Was sagst du da? Ich sagte... Es geht los. Die Meerjungfrauen kommen. Message urgent aux habitants de cette île. Il faut sans délai vous éloigner de la zone de danger. Das Licht ist da. Erinnerst du dich noch, Marie, wie wir ins Feld gegangen sind, um Glühwürmchen zu sammeln? Wir waren klein und liefen durch das hohe Gras mit unseren Netzen. Und nachts hast du die Gläser mit den Käfern auf die Fensterbank gestellt, damit die Schiffe sie von mir aus sehen. Dann kam der Krieg. Und aus uns Kindern wurden Käfer. Aber das Licht kam aus der Luft zu uns. Es suchte uns und fand uns in den Gräben. Wir lagen da, vor Angst erstarrt. Die Leuchtpatronen regneten an Fallschirmen vom Himmel. Erst war es hell, dann war es schwarz. Seit dieser Nacht habe ich nicht aufgehört, nach dir zu suchen. Jetzt bist du da. Ich kann dich sehen. Die Beine von Etienne sind jung und leicht, als er das Haus verlässt. Zum ersten Mal seit 24 Jahren. Die Straße ist vom Rauch verdunkelt, aber die Tore leuchten und die Türme sind vom Feuerwerk erhellt. Als sich Etienne der alten Mauer nähert, wankt ihm ein Mann in Uniform entgegen. Henri? Onkel Etienne? Wo bist du? Etienne war nicht im Haus, als sie zurückkam. Sie ist auf sich allein gestellt. Ein Eimer Wasser, Pfirsiche in Dosen, die Bücher von Jules Verne. Jetzt braucht sie nur das richtige Versteck. Der Kleiderschrank. Hallo. Der Deutsche wird nach ihr im Keller suchen. Hallo. Der Speicher ist die sicherste Option. Wo bist du, Mädchen? Hallo! Wo bist du, Mädchen? Nimm auf! Das Haus lässt sich ganz leicht aus einem Holzbett lösen. Sie öffnet es. Mon Dieu. Und findet, was sie sucht. Du könntest auch Tresore knacken. Der Stein. Aber warum, Papa? Es ging um etwas Größeres. Hallo. Als mich. Komm raus, verdammt! Komm raus, verdammt! Warum es dem verrückten Mann nicht geben? Ein Diamant ist nicht viel mehr als ein geschliffenes Stückchen Fels. Ein Stückchen Kohlenstoff. Und Aberglaube. Sie legt den Stein zurück ins Haus. Der Sender ihres Onkels funktioniert wie immer. Sie rückt das Mikrofon zurecht, öffnet das Buch und ihre Finger fangen an zu reden. Wer konnte voraussagen, wie lange wir brauchen würden, um uns zu befreien? Würden wir nicht ersticken, bevor die Nautilus an die Wasseroberfläche zurückkehrte? War es uns vorausbestimmt, in diesem Eisgrab zugrunde zu gehen? Hör mal. Volkheimer, wach auf! Ich muss dir was sagen. Wir sind erledigt, Hausner. Hier kommt keiner lebend raus. Wie lange wird die Kellerdecke halten? Es ist ein Hotel, kein Bunkerhaus, ne? Gut für Champagner, aber nicht für uns. Träumst du noch immer von den Toten? Ich träume nicht. Ich sehe sie. Ich auch. Aber ich muss dir was sagen. Ich weiß. Ich habe mich verliebt. Ein Mädchen. Sie ist blind und... und in der Resistance. Ich weiß. Du wusstest es? Die ganze Zeit? Die ganze Scheiße hier ist sinnlos. Warum sollst du nicht lieben, wen du willst? Sie ist auf Sendung. Hörst du? Es weht ein starker Wind. Das ist eine Botschaft. Ich werde ihnen folgen. Sie ist in Gefahr, sagte Ned. Ich bin bereit zu sterben. Dann sterben wir zusammen. Die Bombe hat den Keller fast zerrissen. Der Riese hat den Schutt mit bloßen Händen weggeräumt. Nimm ein Gewehr. Du kannst es brauchen. Und du? Ich schlag mich schon durch. Was du alles sein könntest, Volkheimer. Jetzt geh! Der Abschied war ganz einfach. Volkheimer ging rechts und Werner links. Er macht sich auf den Weg zu Marie-Laure. Hallo? Ist da wer? Ich komme als Ihr Freund. Je ne suis pas là pour vous tuer. Ich habe sie im Radio gehört. La radio. Hallo? Hä? Was willst du hier? Suchst du den Diamanten? Legen Sie die Waffe weg. Wo ist sie? Wer? Die blinde Schlampe. Hat sich irgendwo versteckt, irgendwo im Haus da oben, spukt das Flittchen rum, spielt mit seinen Schätzen und hört klassische Musik. Hörst du das? Ich werde noch ganz irre. Geben Sie mir die Pistole. Gib mir dein Gewehr. Los, mach schon. Sie sind krank und ich kann... Du stirbst. Mademoiselle? Hallo? Sind Sie da drin? Mademoiselle? Ich... J'ai... vous entendu... à la... im Radio. Hallo? Hallo? C'est pour... c'est là que je suis... Sie... vous besuchen. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Im Schein des Mondes, lieber Freund Pierrot, leih mir deine Feder. Ich will eine Nachricht schreiben, aber meine Kerze ist erloschen und mein Feuer aus. Öffne mir die Türe. Um der Liebe Gottes willen. Am nächsten Tag sind wir zum Meer gegangen. Du warst so sanft und klein. Es war, als könnte ich dich sehen. Du warst so schön. Mit deinen weißen Augen. Wie eine Meerjungfrau. Ich habe nicht gewagt, dich anzurühren. Und du gabst mir ein kleines Haus aus Holz. Was ist da drin? Soll ich es öffnen? Ein blauer Diamant. Mit roten Flammen. Er ist bestimmt sehr wertvoll, Marie-Laure. 5 Eiffeltürme, sagt man. Und das heißt, er sei verflucht. Vielleicht stimmt's ja, er bringt nur Unglück. Flucht und Krieg. Mein Vater ist verschollen, meine Familie ist tot. Das Böse lebt im Menschen, nicht in einem Stein. Ich weiß es. Aber das Gute auch. Ab Mittag gibt es eine Waffenruhe. Gehst du mit mir ans Meer? Ich hätte ewig bei dir bleiben wollen. Wir gehen ins Wasser. Darf ich das Haus behalten? Wer warst du, Werner Hausner? Zum Abschied hast du mir von meinem Großvater erzählt. Maurice. Und was er dir bedeutet. Er war mein Lehrer, Marie-Laure. Öffnet die Augen und seht, was ihr sehen könnt, bevor sie sich für immer schließen. Dann hast du mich durch die zerstörte Stadt geführt. Bis zum Chateau, wo mich Madame Ruelle umarmte. Die Amerikaner sind gekommen. Wir sind frei, mein Kind. Komm mit. Ich sorge jetzt für dich. Ich war in Sicherheit. Und du gingst weiter. Südlich von Saint-Malo wurde ich festgenommen. Soldaten der US-Armee. Sie brachten mich in ein Gefangenenlager bei Dinan. Du wurdest krank und hattest Fieber. Und mitten in der Nacht hast du dich aufgemacht. Ich nahm nichts mit. Nur mein Notizbuch mit den Kinderfragen. Und dein Haus. Als könnte man im Krieg so einfach gehen. Das Lazarett war kaum bewacht. Und es gab keine Zäune. Aber das Lager war vermint. Da bist du wahnsinnig! Bleib sofort stehen! Stopp! Man sieht die Minen nicht. Besonders nicht im Dunkeln. Die Nacht war warm. Und schön. Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Es heißt, die Toten leben ewig. Das stimmt. Wir sind nur unsichtbar. Wie Licht. Der Himmel ist durchwebt mit unsichtbaren Wellen. Die Luft ist ein Archiv jeden gelebten Lebens. Ich sehe Marie-Laure, die Meeresbiologin. Ihr Leben ist erfolgreich, liebevoll und schön. Sie lebt im 21. Jahrhundert, an ihrer Hand ihr Enkelkind. Aber der Krieg wohnt immer noch in ihr. Wie ein verfluchter Diamant am Grund des Meeres, der sich im Strom der Zeit bewegt.